Okay. Und wir sind live. Also, willkommen zum wöchentlichen Livestream der Weltraumaffen. Diese Woche mit den Themen das Ministerium der Wahrheit und deren Begriff von Hate Speech bzw. No Hate Speech. Und ferner haben wir noch Themen zusammengetragen aus den Bereichen Universitäten, Pädoiden in der Religion, okay, das war der Abel, der es geschrieben hat. Und ja, Capstock hat viele Themen vorbereitet, die sehr interessant aussehen. Ich gucke hier gerade nochmal gerade drüber, Genderforscher bei Uni Göttingen. Dann der Hashtag No Hate Speech, den ihr eventuell mitbekommen habt auf Twitter. Das war so eine Aktion vom Bundesministerium für Familien, oder? Ja, gebe ich gerade falsch wieder. Und genau, Marsaffe erzählt dann noch was von rassistischer Gehirnwäsche an einer New Yorker Schule. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Gut, die anderen sind gemutet. Caps Lock, möchtest du was zu No Hate Speech sagen? Will er bestimmt, aber er Will er traut sich bestimmt. nicht. So schüchtern. Ach Gott, ist es nett. Ja. Also, ja. Ich kann auch, machen wir es so, ich stelle noch kurz die Pädo-Ehen vor. Wir haben Okay. ein Urteil, wurde gefällt, dass eine Ehe, die in Syrien geschlossen ist, zwischen einem Volljährigen und einem Minderjährigen, also in Deutschland darfst du ab 16 heiraten, und es war eine 14-Jährige und glaube ein 21-Jähriger. Und die Ehe, die wurde vor Gericht nicht anerkannt, und dann haben sie nochmal geklagt, und die Ehe wurde jetzt anerkannt mit der Begründung, dass es halt insensitiv gegenüber halt der Religion ist, dass wenn das nach den dortigen Gebräuchen rechtsmäßig geschlossen worden ist, dass das in Ordnung geht, wenn die verheiratet sind. Man hatte schon in Syrien vor dem Bürgerkrieg irgendwie 8% Ehen, die jetzt nach deutschem Rechtsverständnis nicht ordentlich geschlossen worden sind. Und durch den Bürgerkrieg hast du jetzt halt mittlerweile über 50% Minderjährige, die halt weiter verheiratet werden. Und ja, das ist jetzt in Deutschland dann halt legal und anerkannt. Das soll heißen, dass wenn ihr jetzt irgendwie am Straßenrand eine 8-Jährige seht, jetzt ins Auto gezogen wird, dann wisst ihr jetzt erstmal nicht, ob da jetzt ein Pädophiler die entführt oder ob das ein ganz normaler Ehestreit ist zwischen Eheleuten. Also. Ja, wo siehst du jetzt die Folgen, außer dass halt eben da die einige Ehen rückwirkend für legal erklärt werden, weil wenn ich ganz ehrlich bin und mir jetzt irgendwie vorstelle, dass dann halt eben so eine, ja, sehr junges Kind mit einem 50-Jährigen zusammen verheiratet ist, das ist ja diese Angstvorstellung, die einige Leute haben, wenn es zum Beispiel um Islam geht, ja, oder aus Kultur, oder um Kulturen, wo das halt, wo man das von annimmt, ja. Dass halt eben das hier in Deutschland auch Regel wird, weil wir haben ja nun mal Muslime hier, ja. Ja, das Im Ding ist Endeffekt halt, ist es ja dass bisher du. geächtet gewesen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das Ding ist halt, du kannst jetzt dann theoretisch mit dem Urteil nach Jemen fliegen, kannst eine 10-Jährige heiraten, fliegst zurück und sagst, ja, das ist schon ziemlich rechtens hier. Und wie sieht Und. das, aus mit den Rechten und Pflichten, die man in der Ehe hat? Ja, das ist genauso wie bei Erwachsenen auch, da darfst du dann rumpimpern und da hast du ja Boah, da klappen sich mir Steuervorteile. gerade echt die Zehennägel hoch, ey. Also ich hoffe auch, dass das Urteil nochmal angefechtet wird, weil erst war ich ziemlich froh, dass sozusagen unser Rechtssystem funktioniert, dass nicht stattgegeben worden ist, sondern sie nochmal geklagt. Und jetzt wurde stattgegeben und ich habe mir, als ich das Urteil gelesen habe, habe ich auch geschaut, wie man vom EU-Menschengerichtshof klagen kann, weil das ist scheiße. Das ist keine Ahnung. Die können gerne heiraten, wenn sie dann 16 ist. Die 2 Jahre werden sie ja wohl hinbekommen, aber es ist einfach nicht in Ordnung, dass du einfach das Recht hier mit Füßen trittst und wir dann einen Richter haben, der sagt, das hat mit deutschem Recht nichts zu tun, aber mit religiösem Recht aus dem Heimatland. Also sorry, das ist absoluter Bullcrap. Weil es keine Ahnung, kann ich Religion gründen und sagen, ja, wir glauben nicht an Steuern und wir glauben daran, dass man Mescalin einnehmen darf, legal. Und dann will ich meine religiösen Gefühle beachtet wissen oder was? Also es ist. Ja, gut, muss halt dann damit drohen, dass du die Leute in die Luft sprengst, wenn die religiösen Gefühle nicht geachtet werden. Ja, vielleicht klappt's ja dann. Ja, also ich hoffe, dass da nochmal geklagt wird und dass es das so nicht durchgeht, weil es ist, Es ist einfach nur ekelhaft. Also, keine Ahnung. Es hat einen Grund, warum man ab einem gewissen Alter erst die Ehe schließt. Ja. Und ich weiß auch nicht. Also, ich hoffe, dass da nochmal rumgeklagt wird. Weil es ist schon zweite Instanz. Also. Ich meine, es gibt ja Leute, die argumentieren, ja, dass es halt auch in Europa mal der Fall war, früher aus politischen Gründen, wenn er irgendeine junge Prinzessin mit einem Prinzen verheiratet wurde oder so, ja. Aber Aber der aus religiösen sinnvolle Gründen. Fortschritt ist doch auch, solche Fehleinschätzungen zu erkennen und auszumerzen. Ja. Eigentlich ja, das ist es halt, was mich so schockiert, weil das ja eigentlich ein Schritt in die, ein, ja, zurück ist, wenn Ja, nicht mehrere, ja. ist es so. Ich meine, denkt doch euch mal einfach, wie ihr mit 14 wart und was ihr vom Leben und gehalten habt und wo ihr in der Gesellschaft stehen wolltet, als ihr 14 war. Als ich 14 war, Ja, wollte ich entweder vor Porno- allem, oder Rapstar werden. Ja, bestimmt. Das bin ich jetzt ich doch wollte nicht irgendwann mal geworden. Astronaut werden, aber okay. Naja, also, ich hatte Ambitionen. Zumindest bis jetzt bei den Weltraumaffen. So ein Jetzt bin ich Stück weit einfach ist. nur enttäuscht und muss mich jeden Morgen überwinden, aus dem Bett aufzusteigen. Nein, Quatsch. Also, ey, ich weiß auch nicht, Mann, ey, das ist. Was kommt denn als nächstes? Ja, werden dann halt die üblichen Scharia-Gesetze auch durchgesetzt oder was? Wobei, das ist ja das. Die Scharia ist ja die. Das sind ja die quasi, ich sag mal, Feldjäger des Islams, die dann halt die Leute nach deren Gesetzen bestrafen. Ja. Habe ich jetzt in die falsche Richtung gedacht. Naja, aber ich meine, guck mal, das ist halt schon wieder so ein Ding irgendwo mit dem Durchsetzen fremdkultureller Bräuche. Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, ich habe immer noch das Gefühl, dass sowas geächtet wird in Deutschland. Und wenn du das legalisierst, ja, dann werden halt Leute auf die Barrikaden gehen. Hoffe ich doch, dass sie es tun. Ja, ich frage mich echt, was zum Teufel die damit erreichen wollen. Ja. Dazu passt, finde ich, auch die Schlagzeile, dass der Herr Gauck, der wird ja irgendwie immer Pate beim siebten Kind, glaube ich, in der Familie, der Bundespräsident. Und da gab es diese Woche auch zu feiern irgendwo in Nordrhein-Westfalen eine albanische Familie, die haben ihr achtes Kind und der Mann wohnt mit seinen zwei Frauen und acht Kindern und seinen Eltern in einer Wohnung. Ja, und ich verstehe nicht, warum wir diese Sachen zulassen. Mehr Ehe, Kinderehe, das ist für mich alles Steinzeit. Und dass diese Vielehe auf Dauer nicht funktionieren kann, weil du damit einen Haufen Männer halt aussperrst aus dem System, die gerne daran teilhaben wollen, das kann sich ja wohl jeder ausrechnen. Weil dann bedeutet halt, wenn ich Geld habe, obwohl dieser Mann mit den acht Kindern hat kein Geld, die leben alle von Sozialhilfe, die gesamte Familie. Aber wenn ich Geld habe, kann ich den anderen die Frauen sozusagen vom Markt weg heiraten. Und dass das irgendwie gut gehen soll in der Gesellschaft. Das wird auf jeden Fall gut gehen. Ich meine, Ja. Ja. die Eheschließung in arabischen Ländern oder muslimisch geprägten Ländern, das Problem ist halt auch, dass du oftmals eine Ehe noch so als Allianz siehst, sozusagen, du hast einen Schweinehof, ich habe eine Metzgerei, lass unsere Kinder heiraten, dann können die ihr Geschäft aufbauen. Ein Grund, warum die muslimischen Ländern ökonomisch auch einfach weiter zurück sind, ist zu viel Vetternwirtschaft. Also gerade wenn du dann die Jüngeren verheiratest, die können halt auch nicht richtig Nein sagen, sich ihren Eltern nicht richtig widersetzen und dann hast du halt auch oft in der Verwandtschaft eine Heirat. Also erster Cousin, zweiter Cousin, also Verwandtschaft ersten, zweiten, dritten Grades, die dann verheiratet werden. Das führt dann auf der einen Seite zu einer hohen Anzahl an Behinderungen und auf der anderen Seite einfach auch zu einer ökonomischen Fehlentwicklung. Also in Tunesien hat sich der Typ damals, der den arabischen Frühling begonnen hat, in Brand gesetzt, weil du selbst wenn du studiert hast, einfach nirgendwo hinkommst in dem Land, weil einfach alles mit Familienclans besetzt ist, die alles nur an ihre verheirateten Leute weitergeben. Und ich sehe halt dieses Urteil, was jetzt gefällt worden ist, das ist halt für mich sozusagen der Inbegriff mit dem, was in der muslimischen Welt falsch läuft. Nicht unbedingt, weil ich denn ihre Kultur niederreden möchte, sondern wenn die das nicht bekämpfen, werden sie sich auch ökonomisch nicht weiterentwickeln. Also, die haben einen arabischen Frühling, gerade wegen so einer Kacke, gehabt. Also, keine Ahnung, das ist von Arsch, von vorne bis hinten. Ja. Ja, ich bin so ein bisschen ratlos. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll eigentlich. Ja, also Ja, auch so ein bisschen still und ja, keine Ahnung. ja, keine Ahnung. In dem Fall ist halt Würde halt nur wutentbrannt darauf losschreien, deswegen sage ich mal lieber einfach gar nichts. ja die Toleranz ist in diesem Fall das Gleitmittel, das hier den Wo Dildo endet? der weißt du, das Zusammenfalls in den Arsch schiebt, Das ja. Ding ist, wir erlauben immer mehr Scheiße wegen Toleranz und so. Wo wird's enden? Wo wird's enden? Bei was Ja, wird's bist du enden? komplett, Das bis ist die keiner mehr, Frage. weißt du, ich sag dir, wo es enden will, bis keiner mehr eine Identität hat, ja, oder 20 Identitäten, wobei, wenn du 20 Identitäten hast, hast du keine Identität, ja, bis keiner mehr eine Nationalität hat, oder, ja, das ist. Nee, jetzt aber auch so zu dem Fall mit Kinderehen, sage ich mal. Wo hört's auf? So, wenn wir, wo hört's auf? Pädophilie legalisiert oder was? Ja, Warum ich kann hab, ich kein. weißt du, das ist halt das Ding auch wirklich, ohne Scheiß, genau wie du gerade gesagt hast, Pädophilie, ja. Ich habe im Hinterkopf die ganze Zeit so Kampagnen vom Guardian, die mal diese absolut zum Kotzen Artikelserie gebracht haben, wo es dann irgendwie hieß, ja, wir sind Pädophile, aber bitte verurteilt uns nicht und so, ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es da in Deutschland auch einen Artikel, müsste ich gerade mal raussuchen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, irgendwie, ach genau, das hatte mit den Grünen zu tun. Das ist aber schon länger her, genau. Und da dachte ich mir dann halt auch wieder, kommt es jetzt schon wieder hier auf oder was? Ja, und nur weil das Muslime sind, ist das erlaubt oder wie? Ey, ja. Ach Gott. Es ist halt auch eine Spaltung der Gesellschaft, wenn du aus einem bestimmten Kulturkreis dann auch andere Regeln hast. Also das ist ja eigentlich das, was wir immer versuchen hochzuhalten, dass es in Deutschland, dass es Grundgesetz gilt und dass es für jeden gilt. Wenn du dann aber Ausnahmen hast, weil du aus einem anderen Kulturkreis kommst, dann ist es auch ein spezieller Schutz auf der einen Seite für die, also sozusagen für deren Kultur. Und aber du tust damit jemanden hochheben und damit tust du auch Probleme in der Gesellschaft erzeugen. Also das führt zu Spannungen. Also das ist Leute aufeinander hetzen, Das in Problem ist, meinen Augen. tut mir leid, wenn ich jetzt blöd und ein dummer Nazi bin, aber ich habe mir immer gedacht, Integration bedeutet, du gehst in ein Land und passt dich dem und seiner Werte, Regeln und Gesetze an. Und nicht, ich komme in das Land und will dann, dass die mich und meine Religion akzeptieren und dass ich gerne ein Kind als Frau haben will und das dann am Abend noch in den Arsch ficken möchte. Was soll das? Also das ist nicht Anpassung. Also da Nee. müssten sie entweder in den Vatikan gehen, wenn sie das machen wollen. Ja, die passt sich nicht, sondern wir sollen uns brav den anpassen. Nix ist. Ja, also auf jeden Fall ist es Kann doch auch nicht, sage ich kein. mal, in eine ihrer Affenländer hinfahren und dann sagen, ja, ich will jetzt, dass Homosexualität legal ist und auch vom Staat gestützt wird. Wird sofort erhängt werden. Ja, Ich will auf einen jeden Fall sind Pride solche. March für den Mekka machen. Auf jeden Fall sind solche Gerichtsurteile ja auch kontraproduktiv für Integration, ne? Also es kommt ja noch dazu. Ja, also es geht ja nicht darum, auf Es spielt dem irgendjemanden Rechten in die Hände, das ist, glaube ich. runter Ja, das zu auch noch, reden ja. oder so, aber das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht herkommen und so eine Kacke machen wollen. Also das ist einfach für'n Arsch. Also meine Frau meinte mal zu mir, ja, sie möchte nicht assimiliert werden unbedingt in die deutsche Gesellschaft, aber Das wenn man fragt ja die keiner. Rechte nicht anerkennt, die hier in Deutschland gelten, dann hast du hier nichts zu suchen. Und Also so ist das in weißt du. jedem anderen Land auch. So, weißt du, nur Deutschland muss sich wieder mal wieder, oh, wir müssen uns jetzt mal wieder schön brav, weil wir waren ja damals Nazis und so, wir dürfen ja hier niemanden auf Ja. den Schlips treten. Haben sich eigentlich, nachdem wir gestern gegen Italien gewonnen, die Nationalmannschaft, jeder einzeln bei der italienischen Mannschaft entschuldigt, ja, für jedes geschossene Tor? Ach, Oder? hier irgendeiner, ich glaube Boateng oder so war das, der hatte ja noch nicht mal den Namen vom italienischen Torwart irgendwie kannte. Der hat dann einfach nur der andere gesagt. In so einem Interview danach. Also, einer, der Namen vergisst, den möchte ich nicht als Nachbarn haben. Ich auch Ja, nicht. jemand, Ich war der im nicht Namen des weiß, Feindes. wer Gianluigi Buffon ist, den würde ich auch nicht in meiner Fußballmannschaft spielen. Der ist nun mal seit wie vielen Jahren? 18 Jahren italienischer Keeper. Boah, das ist schon irre. alter Schwede. Also, der ist, das ist. Also, Da einige Fußballer ja. sind nicht mal so alt. Ja, genau. Okay, ja, noch mal ein bisschen hier Shitposting, um halt So, die Stimmung aufzuhellen. Ey, das fängt ja schon gut an heute. Meine Güte, was geht für den also, Hit los, ey? damit wir mit dem Pädogramm abhaken können, die Woche gab es noch ein Gerichtsurteil in Jemen, wo eine 10-Jährige sich erfolgreich hat scheiden lassen, nachdem sie 1,5 Jahre verheiratet war. Gott sei Dank. Ja, da hat man. Inshallah. Ja, das hat sie hinbekommen, weißt du. Ja, Alter, das ist... Ich check's, ich peil's nicht. Ja. Peil's nicht. Da merkt man wieder, weißt du, das war halt jahrzehntelang weit weg. Und dann mit einem Schlag wurde das in Deutschland zu einem Problem durch diese Flüchtlingskrise. Davor war es halt, ist mal wieder aufgeploppt und so, aber jetzt halt ganz extrem. Und ich sagte, das ist existiert, das war ja schon ewig bekannt, aber wir haben halt nichts gegen unternommen. Das ist der erste Vorfall einer langen Serie, das kann ich dir jetzt schon sagen, ja. Ich meine, wir leben in einem Land, wo halt eben, ich habe es vorhin gesehen, also ich will jetzt Caps Lock sein Thema nicht wegnehmen, ja, aber wo dann halt eben eine, was war das, eine Aktivistin, eine türkische oder so? Ne, muss ich dann nochmal nachgucken. Auf jeden Fall log, dass sie nur ausgeraubt wurde von Migranten, obwohl sie vergewaltigt wurde. Sie hat doch, glaube ich, auch sogar gesagt, dass es Deutsche waren, von denen sie ausgeraubt worden ist. Also sie hat ja sogar das verschwiegen. Ja, sie wollte halt den Rechten nicht in die Hände spielen. Ne? Ich meine, guck doch mal, da kann man doch schon sehen, wie verquer dieses Toleranzverständnis ist. Ja. Und das sind genau die Fotzen, die jetzt bei dieser Form Gericht saßen und von wegen, ja, Rape-Kultur, bla bla bla. Und dann wird sie selbst, ne, sexuell belästigt und sagt nichts. Ja, klar. Das ist halt das Ding so. Weißt du, ich habe wirklich, weißt du, die Leute, ich habe das Gefühl mittlerweile, die Leute schaffen diesen mentalen Spagat nicht mehr und drehen deswegen durch und werden verrückt. Ja, ich muss nicht mehr vor sich selbst rechtfertigen können. Ich habe nicht gesagt, dass das Männer waren, die deutsch sind, sondern Männer, die deutsch sprachen. Also könnte, okay, ist auch so ein Scheißbegriff. Ja, komm her. Oh Mann, ey. Oh, fuck. Ja, aber die kognitive Dissonanz, die wird größer und größer und die Leute kommen darauf nicht mehr klar. Also, keine Ahnung. Und das ist ja nicht, das richtet sich ja nicht gegen einzelne Menschen, aber es richtet sich gegen Kultur und gegen Religion. Da würde ich gerne immer meckern dürfen. Ich wäre ja auch nicht anders, wenn ich in Saudi-Arabien geboren worden wäre. Aber das hat nichts damit zu, also, man muss das kritisieren können, wenn man das in der Gesellschaft nicht mehr hinbekommt, dann keine Ahnung, kannst du nach China auswandern und die kommunistische. Guck mal hier, ich gucke gerade ein bisschen so durch die Artikel, freundlicherweise zugestellt durch, Marsaffe. Und hier, in dem einen Absatz hier zum Beispiel, hat sich ihr Weltbild durch die Gewalttat verändert? Ach was, ich bin doch auch Migrantin, sagt Gören. Soll ich mich jetzt selbst hassen? Dann fügt sie hinzu, das Problem ist doch die sexistische, patriarchale Gesellschaft. Also es sind wieder die anderen schuld. Soll ich mich jetzt selbst hassen, als wenn ein Migrant die einzige, irgendwie das einzige Merkmal wäre, an dem sie sich jetzt irgendwie festmacht. Das ist sowas Beklopptes. Es wird halt wieder Scheiße gesucht, um es irgendwie dann weiter zu verteidigen, wie sie es halt immer machen, ne? Das ist doch genauso wie nach Paris, nach Orlando und so, da werden immer irgendwelche bizarren Entschuldigungen gesucht, mit denen sie das verteidigen. Oder denn sozusagen sich dann für Islam einsetzen. Anstatt für die eigentlichen Opfer dieser Taten, die passieren. Das ist... Ja. Hast du dir eigentlich dein Geld zurückgeholt? Ich sehe hier gerade, du hast diesen Artikel auf Blendy gelesen. Hat er nicht deinen Erwartungen entsprochen? Hol dir dein Geld sofort zurück. Hast du das gemacht? Nee, das ist, ich habe da irgendwie Freieinheiten für die. Ah, okay. Hol dir trotzdem die 75 Cent zurück. Vielleicht geht's. Nee, also auch was sie da teilweise schreibt von wegen. Ja, eigentlich ist sie ja nur zur Polizei gegangen, weil da war kurz vorher eine andere Vergewaltigung und sie dachte, oh je, wenn ich jetzt nicht zur Polizei gehe, vielleicht laufen da Serienvergewaltiger rum. Und dann erfährt sie kurz drauf, dass sich diese vergewaltigte Frau von dem Fall vorher in Widersprüche verstrickt hat. Und dann ist sie sauer, weil sie ist sauer, dass sie dann die Wahrheit gesagt hat. Ja? Also... dass die blöde Kuh hat eine Falschaussage gemacht und deswegen ist sie zur Polizei gegangen und hat die armen Migranten ans Messer geliefert. Also dieses Rechtsverständnis ist so jenseits von Gut und Böse. Und sowas ist eine Politikerin bei den Linken, weißt du? Ja gut, das ist bei den Linken mit dem Rechtsverständnis. Das wissen wir ja seit Team Gina Lisa, ne? Also. Es ist so eine von diesen linken Politikerinnen, so von diesen Ex-Piraten, wo man da ja mal von gesprochen hat. Stimmt auch so eine, die daran mitgearbeitet hat, dass Christopher Peach rausgeekelt wird. Also mir sagt die Frau zumindest nichts. Okay. Und dann auch dieser letzte Absatz. dass sie dann irgendjemanden getroffen hat auf einem Bundeskongress der Linksjugend in Nürnberg und der hat sie an den Vergewaltiger erinnert und dann konnte sie mit ihrem eigentlich Bekannten nicht mehr sprechen und hat ihm gesagt, er soll sich von ihr fernhalten. So, was? Hä? Das Aussehen hat sie getriggert. Ja, und dann, aber ich meine, und dann auf der anderen Seite wird immer gesagt, oh, nur ihr verdächtigt Leute, das ist Racial Profiling und oder ihr guckt mal. Bla bla bla. Aber sie Racial Profile die Leute genauso wegen einer persönlichen, subjektiven Erfahrung. Und ich habe es auch schon so oft erlebt, dass wenn Leute irgendwie, sagen wir mal, in irgendeinem Gespräch sagen, oh, scheiß Türken, und dann fragst du, warum sagst du scheiß Türken, dann sagen die, sie haben schlechte Erlebnisse mit 1, 2, 3 türkischen Mitbürgern gehabt. Machen halt nicht die Abstraktion, ich hatte Probleme mit türkischen Arschlöchern oder Arschlöchern allgemein, sondern sie legen das auch auf eine Sache fest, genau wie diese Frau. Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Syrern, oh mein Gott, der sieht dem ähnlich, ich renne weg. Ja. Das ist genau die gleiche Reaktion, nur bei ihr ist es halt klar verständlich und bei uns ist es Nazi. Ich verstehe diesen Doppeldenk echt nicht mehr. Ich finde hier auch krass hier, wenn ich das nochmal dann schnell vorlese, was Chris hier gerade eingeblendet hat, und zwar die linke Spalte, hier der Absatz. Immer wieder googelte Gören, was im Internet über ihren Fall geschrieben wurde. Sie las alle Kommentare. Die meisten waren rassistisch und nahmen die Tat als Beleg für den angeblichen Irrsinn der deutschen Flüchtlingspolitik. Andere stammten von linken Aktivisten, die ausgerechnet Gören vorwarfen, sie sei eine AfD-Tussi, die ihr Schicksal instrumentalisiert. Letzteres wollte sie aber nicht auf sich sitzen lassen, also schrieb sie, wieder bei Facebook, eine Entschuldigung an einen fiktiven männlichen Flüchtling. Für uns beide tut es mir so unglaublich leid. Du bist nicht sicher, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Ich bin nicht sicher, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben. Ah. Alter, was? Das ist, oh Gott, dieser, oh Gott, ist wahnsinnig ansteckend, weil langsam drehe ich, glaube ich, ja auch durch, ja. Ich meine, okay, gut, hier hat man erstmal wieder schön dran gesehen, dass halt eben auch die Linken schnell dabei sind, Leute auszuschließen, wenn sie nicht mehr dienlich sind, egal was passiert ist, auch Vergewaltigung hin oder her zählt dann nicht mehr, sondern nur noch von wem, ja. Aber andererseits dieser Wahnsinn, den man innehaben muss, um halt eben, weißt du, um halt eben eigentlich auch wieder alle Vorurteile zu bestätigen. Ja, das ist eine irre Linke, die erfindet Vergewaltigung, ja, schädigt damit eigentlich alle, die schon mal vergewaltigt wurden und sich nicht trauen, das anzuzeigen. Ja. Und, ach Gott, komm, ist genug jetzt. Bitte. Jemand anders. Von Linken bekam sie viel Zuspruch. Toll, wie offen sie damit umgehe. Toll, dass sie ihre antirassistische Haltung beibehalte. Ich check's einfach nicht, was in diesen Köpfen von diesen Geisteskranken vor sich geht. Also ich bin pro Affe. Ich bin pro Vergewaltigung, dann bin ich aber wieder gegen Vergewaltigung. Aber dann bin ich doch wieder pro, wenn's der richtige Täter war, oder was? Ja, aber warum wurde das Gerichtsurteil dann zugelassen, dass Minderjährige in Ehen sein können, wenn die Leute gegen Vergewaltigung sind? Also mich würde es interessieren, was die Linke dazu zu sagen hat. Da darfst du, ist halt Kulturbereicherung, da ist es denn, ja, wenn es ein Fritze macht, das ist Satan, und wenn es ein, ja, weißt du schon, macht, dann ist es böse. Dann ist gut. Ja, ist doch lustig, ne, dass Gina Lisa, also eine Tante, die mit ihren Titten hausieren geht, so viel Echo hervorruft, aber dieses Urteil unterm Radar fliegt offensichtlich mal wieder bei Anne und ihren Freundinnen. Weil da wäre doch ein Punkt, wo sie sich wirklich mal engagieren könnten, weil da sind wirklich schutzlose Personen einem System ausgeliefert. Aber nein, man will doch nicht rassistisch sein, das ist doch Religion und so. Mhm. Religion, da muss man das akzeptieren, ist klar. Merkst du auch gerade auf den CSDs in Deutschland, wo es scheinbar mehr um Religion geht, anstatt um Schwulenrechte. Es ist halt dieses Diversitätsglaube, so, ich weiß. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach so diese Ursünde, die es jetzt auch zum Beispiel aus dem Christentum kennen, dass sie das auf die Gesellschaft projizieren und dass du sozusagen eine Ursünde hast, wenn du männlich, weiß, heterosexuell geboren worden bist und dass halt dann einfach andere Leute weniger Sünden aufgeladen bekommen. Also weißt du, das ist so. Das ist ein ganz abstraktes Gedenke. Ich meine auch einfach nur dieser Artikel von der linken Politikerin hier. Ich meine, das ist, was musst du denn machen, damit du so dumm daherkommst? Also Was trinkt die Frau? Oder hat die ein Chromosom zu viel? Oder ist sie drogenabhängig? Ich verstehe es nicht. Propaganda ist das. Das ist propagandiert. Leute, ne? Wie unverschämt kann man eigentlich sein, frage ich mich. Ja? Also ich meine, wenn du die ganze Zeit dann auch damit mit Medien sprichst und so, ja, dann kann man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass es halt nicht nur irgendein irrer Gedanke war, sondern auch eine gewisse Art von Berechnung dahinter steckt. Finde ich, ja. Ja, ja. Warum solltest du es sonst machen? Warum gehst du dann zu den Medien? Stellt sich für Interviews zur Verfügung, ja, also das ist, ja. Hass ist keine Meinung weder auf der Straße noch im Netz. Ja, darauf ein schönes Fick dich. Ja. Sollen wir mit Hate Speech weitermachen oder noch kurz USA Wasserversorgung? Ja, du kannst auch kurz die Wasserversorgung einstreuen. Dann. Ja, das geht ganz schnell. Warte, ich blende das schnell ein. Ich wollte nochmal gerade vorweg fragen, sag mal, Caps Lock, weißt du eigentlich, wie da die Verbindungen sind, wer mit wem scharwenzelt in Bezug zu No Hate Speech? Ja, das werden wir uns gleich angucken. Das erzählt er doch gleich, Junge. Bleib mal ruhig, Alter, sonst komme ich dir da gleich rüber und dann... Was? Ja, wirst schon sehen. Oh je, jetzt werde ich schon im Internet von Schwulen angemacht. Mein Gott, warum muss ich nur so geil sein? Oh. Yeah, fuck yeah. Du kannst deiner Freundin Bescheid sagen, weil das ist vorbei. Okay. Alles Stream-Spektrum. Wird die Karte eingeblendet? Wenn du ja, willst. Ich sehe sie. Ah, okay. Gut, die Karte, die ihr seht, also da gab es ja von... paar Monaten in den USA das Problem, dass das Wasser mit Blei stark belastet war, mit Kupfer, wo dann so schmutziges Wasser aus der Leitung rausgekommen ist. Und ja, das ist der Report, also wie schlimm es in den USA wirklich ist. Und man hat ja seit Jahren Verschwörungstheorien darüber, dass Autismus in den USA immer mehr wird. Also da ist hier die Zahlen und naja, Autismus und ja, schmutziges Wasser und dann, also das ist Doktorarbeit darüber und wenn du dann nochmal die Karte anguckst und dir denkst, dass halt Autismus in den USA immer mehr wird und das so die Bereiche sind, wo das Wasser stark belastet ist, dann ist das irgendwie, naja, Wie viel Spark hat euer Wasser? Kann man das trinken? Ja, es ist halt heftig, weil, keine Ahnung, es ist... Wenn du dir, weiß ich nicht, Spaß erlauben willst, dann würde ich das jetzt noch abgleichen mit den Bezirken, in denen, weißt du, in denen gewählt wird und wer dann was wählt. Ja, das wäre lustig. Wie ist My Little Pony geschafft, in den USA so erfolgreich zu sein? Bronies. Scheiße. Wir haben also den Beweis. Hätte ich eine zuverlässige Autismuskarte von Deutschland, würde ich auch gleich erstmal gucken. Ja, wo sind denn die ganzen Comic-Shops mit den meisten Mangas und so, weißt du? Aber nur so an der Seite. Ich packe die Quelle nachher mit rein, aber USA ist mit Blei und so Wasser. Das ist schon Blei und Wasser. Aber das ist nicht nur in den USA so. Ich darf aus im Moment auch kein Leitungswasser trinken, weil wir wieder mal, zum wiederholten Mal, E. coli-Bakterien im Leitungswasser haben. Juhu, also alle Leute aus der Gießener Gegend. Finger weg. Ich habe auch vom Freund gestern gehört, Hessen oder so, lebt er unter das auch. Genau. Also da Finger weg vom Leitungswasser. Und wenn nur stark abkochen vorher und dann durch den Filter jagen. Ich glaube, dann geht das, oder? Ach was, also, Klottermette rein und runter damit. Abkochen geht. Also. Joa. Ist das nicht Hate Speech, so über Hessen zu reden? Ja, über die armen Bakterien. Entschuldigung, ist hier jemand aus Hessen? Tut mir leid. Tut mir so leid. Tut mir leid. Ja, Alter, willst du eins auf die Fresse oder was? Fick dich, komm da gleich hin, hau dir in die Fresse, du Bastard. Was sagst du über meine Mama? Mal ab, du hast es schon abgekriegt. Fick deine Fresse! Was sagst du über meine Mama? Hör auf. Was? Ist gleich eine. Okay, jetzt lassen wir aber mal Chris rein. Chris will hier schon die ganze Zeit, wir gehen mal dazwischen. So, jetzt. Bühne frei. Beim Bakterienkulturbereicherung, sag ich da nur. Okay, ich dachte, wir schauen uns mal dieses Video an, was dabei verknüpft ist. Würde ich das jetzt mal abspielen? Ja, hau mal rein. Ganz egal, wo wir sind. Wir sind drin. Wir alle sind online. Im Netz kann jeder alles sagen. Machen, wollen, meinen, mögen oder auch nicht. Mit unserem Namen oder inkognito. Ich weiß nicht, wer du bist, du weißt nicht, wer ich bin. Und ohne Respekt geht das nicht gut. Es gibt kein Recht, jemanden zu beleidigen, zu hetzen, zu bedrohen. Denn Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Wir müssen laut werden. Sagen, was Sache ist. Laut und freundlich. Wie das geht, steht auch im Netz. Ja, finde ich gut. So ein No-Hate-Speech, wie man hier schon sieht. Stimme ich voll ein mit dem Spot. Wir müssen endlich gegen die Linksextremisten und Feministen ankämpfen. Ich glaube, das sehen die ein bisschen anders. Geht doch egal. Das hat mir, ich gucke jetzt nur, was der Werbebeitrag mir gezeigt hat. Und genau das ist die Aussage. Nieder mit Linksextremisten. Juhu. Ja, auf jeden Fall seht ihr ja schon mal, das ist ja ein Projekt von Neue Deutsche Medienmacher, initiiert von Council of Europe, also vom europäischen, wie heißt das auf Deutsch? Dem, nicht dem Europa. Die Kommission. Kommission ist das Ding, glaube ich, ne? Europarat steht auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, okay. Frauen und Jugend. Ja, Council ist noch eher Rat. Auf jeden Fall dieses undemokratische Ding. Und ja, wir hatten ja uns letzte Woche schon dieses super tolle Wörterbuch angeschaut von den Neuen Deutschen Medienmachern. Und das sind halt die, die mit dem, wie war das, Willkommens Deutschland als Einwanderungsland oder so ähnlich, die machen hier diese Initiative und kriegen dann da Geld auch vom Bundesministerium für Familie. Und ja. Was denn das? Demokratie leben und da ist blau. Ist blau nicht die Farbe der AfD? Das geht doch nicht. Genau, und ich fand auch diesen Troll hier so lustig, den sie hier gebastelt haben. Ja. Okay, den Flug, weißt du, ob der wohl so guckt, ja. Naja, sehr schön. Der anonyme Troll. Ja, ein bisschen lieblos. Ja, also, das ist. Die haben mich ganz nett gefragt, ob sie mich filmen dürfen. Boah, wieder hier als alter weißer Mann dargestellt wird, das finde ich ja nicht okay. Ich war heute keine braunen Hände, finde ich rassistisch. Nee, also ich habe auch schon alleine nach diesem Eine-Minute-Clip schon ein paar Kritikpunkte, also zum Beispiel da, wo halt Hate Speech thematisiert wird, sind die Leute meistens gar nicht anonym, ja, zumindest nicht die, um die es geht, von daher ist das schon mal, naja, da den anonymen Troll wieder rauszugraben, um zu suggerieren, es gibt ja eine Gefahr eine geheime Gefahr, mit der man nicht rechnen kann, die man von Leuten, die man nicht kennt, ja, also finde ich schon mal falsch. Weil wie gesagt, wo wird Hate Speech am meisten thematisiert? Social Media, Facebook, Twitter, ja. Und das sind ja eigentlich recht stark überwachte Seiten, zumindest nach meinem Auffassen, ja, also Facebook auf jeden Fall. Und ja, jetzt frage ich mich, was sie da mit dieser Kampagne erreichen wollen, denn es geht hier ja nicht nur um Virtue Signaling, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder Caps Lock? Naja, das ist so ein bisschen die Frage, was dann später die Konsequenz des Ganzen ist. Erstmal können sie sich halt irgendwie so ein Banner anheften, auf die Seite gehen hier. No Hate Speech, das ist quasi diese Internetseite, die dazugehört, und da sieht man hier schon so ein paar Politiker halt eben, die da sehr divers das Ganze. Irgendwie, ja, wobei ich auch hier bei diesem, man müsste das nochmal nachgucken, wie viele von diesen Bildern hier Agenturfotos sind. Ja, klar. Weil ja, weil nur die ersten vier Bilder sind halt die großen, wo sie denn auch den Button reinhalten. Der Rest sind einfach halt nur Köpfe. Ja. Ja, also es könnte gut sein. Ne, dass die auch immer aussehen, als sind sie von einem anderen Fotografen an einem anderen Location und wo ganz anders mit anderen Lichtverhältnissen und diesem. Ja, das würde das ist auf Licht machen. Es könnten ja eventuell Leute sein, die sich selbst fotografiert haben. Auf jeden Fall kann selbst ich auf jeden Fall sagen, diese Dame hier, das ist die Ska Keller von den Grünen aus dem Europaparlament, und der Herr hier ist der Sven Christian Kindler. Das ist ein Bundestagsabgeordneter von den Grünen aus Hannover. Deswegen. Ja, okay. Und der Junge unten trägt die Haare vom Drachenlord auf. Das ist halt so ein typischer Happy-Look. Jedenfalls, dass hier die Internetseite, die dann noch irgendwie mit Leben gefüllt werden soll, da kommen wir noch gleich zu, aber erstmal. Aber sind das alles jetzt Grüne gewesen, die da waren, die ersten? Also diese beiden hier auf jeden Fall. Zu den anderen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde das mal stark tippen, ja, dass sie da wahrscheinlich auch. Außer der Schwesig, ist da jemand noch von der SPD vielleicht involviert? Ja, also auf jeden Fall das Ministerium stützt das ja. Also das Frau Schwesig ist ja die Chefin vom Familienministerium. Okay. Und ja, wie wir schon gemerkt haben, also es gab da ja auch so eine ganz seltsame Verbindung beim Justizministerium, wo ja dieser eine Staatssekretär, der sich da sehr eingesetzt hat für diesen ganzen Hate Speech-Kram, der war ja auch von den Grünen. Und das hatte, glaube ich, der Danisch damals gesagt, dass das ja eigentlich komisch ist, weil die Grünen ja gar nicht an der Regierung sind, ne? Also warum man die da jetzt in so einem Ministerium als Staatssekretär tun soll, aber ich bin da jetzt auch nicht weit genug drin, um zu wissen, ob das normal ist oder so, aber es wirkt auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Im günstigsten Fall ist es einfach politischer Lobbyismus. Ja, aber ich meine, so ein Ministerium wird ja normalerweise mit den Regierungsleuten irgendwie gefüllt, ne? Und die Grünen sind halt Opposition, also ist halt das. Ach so. Merkt man ja nicht so richtig, weil irgendwie sind sich die Parteien ja sowieso so häufig. Ja, ich verliere da auch ständig den Überblick. Ja, und auf jeden Fall hier der Europarat auf Deutsch twittert hier halt eben Sitzung nationale Komitees und dreimal dürft ihr raten, wer in diesem Komitee sitzt. Ach ja, natürlich. Diese Dame hier, die auch im Komitee ist. Naja, sie glaube ich nicht, aber sie hier auch. Also ich weiß nicht, ob sie auch. Also hier steht auf jeden Fall mit der, weil sie im auch. Das steht doch auch. Also die sind beide und sie. Die Vizorek ist auch auf dem Gruppenfoto von dem Komitee drauf. Ja. Ach, tatsächlich? Ja. Ich habe doch Dings vorhin gepostet. Ja. Ich habe noch eine schöne Verschwörungstheorie, die spare ich mir aus fürs Ende auf. Ach, so langweilig, hau raus. Mach nicht diese. Ja, ich weiß nicht, sollen wir nicht erstmal noch das Thema zu Ende erklären? Ja, okay. Ja, habt ihr das Bild nochmal für mich zum Einblenden? Das hat die Gruppe seine Ankündigung vorhin gepostet vom Stream. Moment. Ach so. Ja, aber, ach so. Ah, okay. Ich dachte, die werden da nur reingesetzt. Das war vergrößert. Ah, ja, gut. Hier nervt es mit dem. Nee, ich hab's gleich. Ach so, okay. Ja, nee, ich hab die da raus. Das sind ganz. Ich hab nur die beiden Köpfe vergrößert im Endeffekt, damit klar ist, um welche Personen es geht. Siehst du an den Klamotten, dass die das wirklich sind? Kurz ja. Du siehst ja, das ist ihr hässliches Blumenoberteil von, ne? Denkst du es, und bei Kybra siehst du halt unten rechts, da ist das Kopftuch, wie es da an den Schultern hängt. Ja, also, das sind auf jeden Fall schon reingezoomt. Diverse Leute, also die Dame hier ist ja von den Linken. Ja, so ne? Petra Pau, ja. Genau. Ja. Aber sonst ist wieder Schwesig in der Mitte. Ich dachte, der Master nicht drauf. Der Jauch hier vorne, aber ist das nicht. Nee. Als ob. Ja. Ich habe ja irgendwo den Heiko Maas jetzt noch darauf erwartet, aber der hatte wahrscheinlich keine Zeit oder so. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die Nummer. Ja, auch sehr interessant ist dazu, das, was der Dr. Rubab hier in den Chat gepostet hat, dieser Twitter-Status von Traumliebe, den kannst du auch nochmal einblenden, Chris. Das geht das hier mit um zwei Bildern halt, ne? Das um ist die Frau Schramm geht das. Die Frau Schramm von der Amateo Antonio Stiftung, die natürlich auch bei dieser No-Hate-Geschichte dabei sind. Dann kannst du aufs zweite Bild sehen und dann gibt es ja so ein paar Highlights. Das ist jetzt ein bisschen klein im Stream, glaube ich, aber vielleicht kannst du ja ein paar gute davon vorlesen. Ja, stell es nachher auf 720p, dann könnt ihr das lesen. Diese Collage glaube ich, schon ein paar Mal irgendwie rum. Aber kommt halt immer wieder gut. Nennen Sie mich hysterisch, weil ich Steinmeier für seinen nationalistischen Dreck anspucken will, nenne ich Sie ein Arschloch, Herr Kister. Das ist so, Julia Schramm ist so das perfekte Ebenbild einer Randy Harper aus Deutschland. Labert halt andauernd was von, oh, wir müssen Hate Speech eindämmen, aber ist selbst so eine, die ganze Zeit, ne? Hass erfüllt mit so Bomber Harris-Geschichten und so. Aber was ich ziemlich grausig finde, ist, dass da unten steht, No Hate Speech Editor Julia Schramm. Das heißt, die ist nicht nur daran beteiligt, sondern im Zweifelsfall richtig vorne dabei und dann, ja. Mal gucken, was das hier für eine Stellenausschreibung war. Ne? Das kann ich jetzt hier, oder? Nee, das kann ich jetzt hier nicht aufrufen, weil das ist ja. Nee, ich denke, das ist einfach nur. Der Tweet wird ja aber existieren. Das sollte ja. Wann wurde er gepostet? 28. wohl noch auffindbar sein. Ich guck mal. Hat einer von euch Zeit? Soll er sich mal da bewerben? Ich suche mal den Tweet aber raus, dass wir den Link mal kriegen. Also ja. Mach das mal fix. Ich hatte übrigens vorhin nochmal den Tweet des BMFSFJ zu deren Definition von Hate Speech hier in die Seitenleiste gepackt. Den sollte vielleicht auch dann jemand nochmal gleich zeigen. Och Gott, ey. Und dann auch noch bewusst auf den 22. Juli gelegt, um an die Opfer von Utøya zu erinnern. Was hat das verfickt nochmal mit Hate Speech zu tun, außer, ja, dass ihr nix wieder eure Verquickungen bauen wollt? Absolut mit gar nichts. Antifeminismus, Anti... toxischen Maskulinität, die anders freiwillig dazu... Fuck. Echt, das ist, ja, das ist wirklich ekelhaft. Die Ausstellung. An genau den Tag kannst du davon ausgehen, dass halt unter den Tisch fallen gelassen wird, dass halt Anders Breivik von seiner Mutter misshandelt wurde. Ja, also dann wieder so, weil es der politischen, weil es im, ja, Intention, ja, nicht dienlich ist. Genau. Oh, eine Honorar. Eigentlich wäre das ein guter Aktionstag für Männer. Wie dieses Gefälle halt eben den Leuten schadet und die da zu Amokläufern werden lässt. No Hate, ja, Speech Movement. Das scheint ja etwas zu sein, was es vor dem hier jetzt schon gab. Die No Hate Speech Movement, wenn ich das richtig sehe, scheinen da verschiedene Medienmacher aller Länder daran teilzunehmen. Ja, ja, die deutsche Sektion hat wohl noch ein bisschen hinterhergehinkt und das wollen sie jetzt ändern. Wir machen es ein bisschen später, Schatz, sagen wir mal so in 15 Minuten. Okay. Und zwar die Länder, die ich jetzt hier auf der Karte zum Beispiel sehe, sind dann zum Beispiel Island, Frankreich, Spanien. Also das scheint Europa umfassend zu sein. Ja, das wird was eigentlich ja nicht verwundert, wenn es vom Europarat ins Leben gerufen wurde. Ne? Ja, aber auch da, man weiß halt wieder nicht, wo das herkommt. Ne? Es kann halt auch sein, dass da, ja, Lobbyarbeit von irgendwem durchaus halt auch, weil hier so viele Grünen dabei sind, dass das aus der Gruppe vielleicht sogar kommt von den Grünen im Europaparlament oder so. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Die haben ja so ein bisschen Zeug angekündigt auf Twitter und ein paar Leute haben auch irgendwie ein paar Sachen dazu gesagt oder gefragt. Und da kam immer so ein hämisches Haha, wartet ab am 22. und so, wir beantworten jetzt keine Fragen, weil am 22. wird das alles Sinn machen, so ungefähr. Gott, ja, ey, Katrine. Oh, die Katrine, ja. Christoph, ja, Alter, lösch dich. Angeblich wird da auch noch über bereits bestehende Infos, Quellen zur Hate Speech dann uns da aufgeklärt. Also ich tippe mal auch wieder auf GEMA-Gate und so ein Zeug, na, alles, was halt dazugehört. Das, ja, fand ich ganz lustig, dass sie dann hier meinte so, und die seid ihr nicht aufrufbar, wegen keine sichere Verbindung. Auf der anderen Seite ist es vielleicht wirklich ganz interessant, sollten sie da wirklich wieder irgendwelche Lügen verbreiten, hätte man ja schon irgendwie die Möglichkeit, dann mal vielleicht auch wieder Journalisten anzusprechen und zu sagen, hier, schreibt doch mal darüber, dass da Staatskohle verbrannt wird. Für Propaganda. Ja, es gibt ja inzwischen immer mal hier und da jemanden, der sich für sowas... Nenn mich einen Pessimisten, aber da musst du aber alle anschreiben, dass das, ja, da einer mal bewegt. Ja, der Don oder so. Hier, ja, gut, bewegen sich ja mal Leute, wie der Don oder der Pallenberg oder so, wenn man ihnen was schreibt. Ja, also die haben ja sowieso ihre... Ja, Pallenberg nicht unbedingt, aber der Don hat ja auf jeden Fall seine Augen da drauf und daher glaube ich schon, dass da noch was von ihm kommt. Das ist schon so ein aufgedunsenes Ding. Also die sind ja, wie wir es letztes Jahr auch schon öfter mitbekommen haben, irgendwie so King darin. Irgendein kleinen Scheiß als so groß und mega, ja, ja, darzustellen. Ich meine, was war das nochmal mit den Unterschriften Anfang des Jahres noch nach Köln, HBF? Was war das nochmal? Ausnahmslos. Genau, ausnahmslos. Ist auch still geworden darum, ne? Ja, schon. Und relativ schnell. Ist ja immer so bei diesen Geschichten, ne? Bei diesen Wochenendfeministen, die halt immer dann genau am Samstagmittag so ihre Aktion starten, dann siehst du so, jetzt aber nicht so klingen, dass ich sage, das soll aber jetzt nicht so klingen, dass ich sage, das, was wir machen, ist egal, weil das ja sowieso bei denen alles nach hinten losgeht. Nein, wir müssen informieren und so. Außerdem bin ich mir auch nicht so sicher, ob das wirklich so verpufft ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass es wieder viel dafür getan hat, dass sie sich alle wieder da profilieren durften in allen möglichen Talksendungen. Ja, klar, also es ging da ja. wissen wir jetzt wahrscheinlich. Aber nee, das Ding, was ich halt meinte, dass die breite Masse der Menschen hier in diesem Land deren Scheiß nicht abkaufen. Und wir auch ja, als aber es geht Teil trotzdem darum, beitragen. Halt eben die Marke Witzurek und die Marke ausnahmslos auszubauen, weißt du? Also da stimme ich Capstock schon zu, dass die halt eben dadurch wieder mehr Aufwind bekommen haben, ne? Ja. Auf jeden Fall, also ich meine, das stand ja auch irgendwie, die Ausnahmslos-Initiative trifft sich bei Twitter, um das weitere Vorgehen zu besprechen, war ja der Tweet von Twitter Deutschland da den einen Tag. Hm. Und wo sie alle auf dem Gruppenfoto waren, die komplette Femi-Clique aus Deutschland. Und das ist ja dann schon, ne, also da kommen die dann halt mit an und sagen hier, und dann können sie auch darauf verweisen, dass irgendwelche Bilder, also irgendwelche Logos von irgendwelchen Ministerien da immer mit draufkleben. Und das ist ja halt das Ding, ne? Also da kann ja, die meisten Leute beschäftigen sich da ja nicht weiter mit oder denken dann irgendwie, naja, das ist halt irgendwie Engagement von den jungen Leuten, das ist ja gut und so, ne? Ich glaube, es wird dann eher so abgesegnet mit von wegen, ach, lass die jungen Leute doch machen, Diversität ist doch gut. Ja, alles gut, ja, ja. Und also der Otto-Normal-Wähler kriegt das halt gar nicht mit, dass da sowas läuft, ne? Und bei so Leuten, die in irgendeiner, also halt in diesem politischen Betrieb irgendwo sind, die merken das dann natürlich, wenn da irgendwelche Logos von irgendwelchen Ministerien draufkleben und so und denken sich dann so, oh, das muss aber irgendwie besonders wichtig jetzt sein oder so. Lustige Zahl. Ja, in Russland hast du ja die Gesetze gegen die Homosexuellen. Und du hast ja sowas, um Regimegegner einzuschüchtern. So, wenn du einfach mit der Politik nicht mitmachst, dann behauptet man, dass du homosexuell bist. Und hier haben wir jetzt keine Gesetze gegen Homosexuelle, sondern wir haben Diversitäts- und Hate-Speech-Gesetze. Und wenn du mit dem Politikapparat nicht mitmachst, dann sagt man dir einfach, dass du hier und dort hasserfüllte Kommentare abgegeben hast oder biologisch argumentiert hast oder dass du gegen Diversität stehst und so. Ja, und wenn dir da falsch genau. Gina Lisa nach deren Fahnenstange auch durchkommen würde und das sexuelle Strafrecht nach ihrer Fahnenstange erweitert werden würde, dann würde das irgendwann dahin enden, dass jeder, der politisch, sag ich mal, aufmuckt, sofort der Vergewaltigung bezichtigt wird. Genau, das ist einfach nur, um Leute einzuschüchtern, damit du deinen Politikapparat am Laufen halten kannst. Das ist ein bisschen anders wie in Russland, aber das dient in meinen Augen einfach nur der Einschüchterung der Leute. Es wäre ja eine Schande, wenn du deine Politikkarriere es geht würde. Immer Macht am Ende, so Macht, Leute, die dir nicht gefallen, stillzuhalten. Ja, es wäre eine Schande, wenn jemand behaupten würde, sie hätten jemanden vergewaltigt. Also stimmen Sie bitte dem und dem zu. Also weißt du... Ja, später kann das durchaus so laufen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das von vornherein die Intention der Leute ist, aber das kann natürlich solche Blüten auf jeden Fall tragen, weil manchen das dann missbrauchen können. Ach komm, guck einfach, wie die auf Twitter sich verhalten, ey. Ja, und wenn ich gucke, man kann nur immer wieder sagen, wenn die Antonio-Stiftung damit macht, das heißt auch die Frau Kahane hängt da drin und die hat nun mal schon fürs MFS gearbeitet. Das ist ja auch lustig, dass beim Bundesministerium für Familie, Frauen, Jugend und Scheißdreck, wenn man da vorne das BM wegnimmt, das B wegnimmt und hinten das FJ, dann kommt auch MFS bei raus. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass die da auch ihr Augenmerk hinlegen. Was hat das Familienministerium bitte mit dem Bestimmen von Sprachnormen zu tun? Und was befugt die Schwesig, so eine Gruppe zusammenzustellen, die offensichtlich aus Lobbykräften besteht. Und die sollen dann entscheiden, wie die Gesellschaft in Zukunft zu diskutieren hat. Ja. Irgendwie von oben runter. Das ist also, da wem da nicht irgendwie die Alarmglocken alle losgehen, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also, und da braucht man wirklich nicht Abels Aluhut für, sondern das ist relativ einfach. Was haben diese Leute für eine demokratische Legitimierung? Jetzt kommt wieder meine Gamer-Vergangenheit, und zwar ist es so, dass halt die BPJM mit dem Bundesministerium für Familie, also früher Familienministerium, ja, halt zusammenarbeitet zum Schutz der Jugend, ja, geht es da. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass dann halt es nicht nur, weiß ich nicht, Fotze, Schlampe, Arschloch zensiert wird teilweise, sondern halt auch irgendwie sowas wie Migrant oder so. Ja, könnte also, sein. Dazu ja? kann ich ein bisschen was sagen, weil das ist quasi so ein bisschen die Teilung da drin. Also das Familienministerium kann nichts auf diesen Index setzen für jugendgefährdende Medien selber Und diese Behörde für jugendgefährdende Medien, die kann sich nicht aussuchen, welche Medien die prüfen. Ja. Prüfstelle. Also das Familienministerium sagt, dieses Medium möchte ich gerne prüfen lassen. Und dann kann die Bundesprüfstelle das halt eben prüfen und dann entscheiden, ob es auf den Index kommt. Und das ist halt die Teilung, die da drin liegt. Also die einen können es nicht entscheiden, die anderen können es nicht ausreden. Ich wollte es so ein bisschen simpler erklären einfach. Also die BPJM ist eine selbstständige Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Familienministeriums. Ja, ja, aber das ist halt eben diese Trennung, die dazwischen liegt. Also es ist jetzt nicht so, dass die, also da gibt es schon eine gewisse Trennung dazwischen. Weil das hatten die mir damals auch so erzählt, weil ich hatte da ja mal eine Anfrage gestellt an die Prüfstelle, weil ich ja wissen wollte, ob das Scam-Manifest bei denen auf dem Index steht. Ja, aber von wem kriegt denn die BPJM die Kriterien, nach denen sie zu prüfen haben? Naja, nicht vom Bundesministerium. Ja. Die kriegen die Sachen vorgelegt, die sie zu prüfen haben, aber die Kriterien eigentlich nicht. Also das Jugend, das, wie heißt das, Jugendschutzrecht oder keine Ahnung, dieses Gesetz halt eben, das wird ja auch nicht nur, das wird ja auch nicht nur vom Familienministerium alleine geschrieben. Aber sie können auf jeden Fall Einfluss darauf nehmen. Ja, aber ich meine, die Prüfungen sind ja dann doch wieder einzeln. Ja, naja, kann man sich lange drüber unterhalten, ob das überhaupt sinnig ist und so eine Behörde zu haben, aber so ist es auf jeden Fall im Moment. Also ich bin der Meinung, wir haben eine Behörde für die Sachen, die ehrlich Hate Speech sind, und das ist das Justizministerium. Das hat Gesetze, da geht es um Beleidigungen, üble Nachrede etc. pp. Und wenn etwas in diesem Rahmen passiert, dann ist das jetzt schon verfolgbar, und zwar durch unseren Justizapparat. Wir brauchen wobei ich sagen würde, dass halt eben, da kann man sich eher noch drüber unterhalten, ob dieser Beleidigungskram nicht wirklich mal weggehört, ob das nicht schon zu... Ja, zu, aber ich habe auch keinen Bock, dass sich die Leute auf der irgendwie ungestraft gegenseitig Arschloch nennen können. Ja, aber gut, aber ich meine, du bist ja geschützt. Umgang sollte... Du hast ja... Das ist auch immer wieder die Frage von, wer das macht und nicht, was da gemacht wird. Das merkt man ja auch immer wieder. Also ich meine, du hast ja im Grundgesetz, hast du ja die, ich glaube es waren Artikel 1, 2 und 5, die sich mit der Meinungsfreiheit auseinandersetzen, denen steht ja ganz klar, dass halt eben die persönliche, also in Artikel 2, Absatz 1, dass halt eben die persönliche Entfaltung des Menschen ist geschützt, aber er darf halt eben dabei nicht die anderen schädigen. Also ich habe jetzt den genauen Gesetzestext natürlich nicht im Kopf, aber dadurch ist es ja eigentlich schon wieder abgesichert, weißt du? Und halt eben Artikel 1 und 5 in Verbindung miteinander zeigen ja eigentlich, okay, gut, du darfst halt sagen, was du möchtest, aber du darfst halt nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Ja, also halt, darfst du natürlich auch nicht Hate Speech betreiben. Zu meinem kleinen Bericht. Ich war nämlich am Donnerstag bei diesem Vortrag hier an der Universität von Hannover. Und da ging es also um Satire und Schmähkritik, und da hat dann so ein Jurist da diversen Jurastudenten erzählt, was es quasi in der Vergangenheit für Urteile gab über Satire und Schmähkritik halt eben und was da irgendwie die Kriterien sind. Und also ich fasse das mal so zusammen, es war halt auch alles wieder so ein, ja, also der Typ hat sich halt jede Menge Mühe gegeben, das alles so hinzustellen, als wäre es alles total sinnig und irgendwie zu erklären, was da so für Urteile gewesen sind. Aber ehrlich gesagt fand ich diese Beispiele auch alle sehr, ja, zweifelhaft. Also er hat da viel irgendwie, dieser hier Franz Josef Strauß hat wohl also naselang irgendwelche Leute verklagt, die irgendwas gegen ihn gesagt haben, oder ihn irgendwie satirisch irgendwie da behandelt haben, und diese Sachen sind auch irgendwie alle abgeschmettert worden. Und dann hat er noch von Böhmermann halt eben erzählt, hat dann auch, erst hat er irgendwie gemeint, er wollte das ja nicht einordnen und nicht quasi darüber urteilen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder so, oder Kunst ist oder nicht Kunst und so weiter. Und dann hat er aber auch doch die ganze Zeit gesagt, er wollte es nicht vorlesen, weil es ja so geschmacklos ist und so ein Zeug. Also ich fand das alles sehr, sehr bekloppt, was der Typ da so erzählt hat. Und er meinte dann auch so, ja, und das hat ja dann einen Kontext, das mit dem Kontext, da fing er da auch wieder von an, weil er ja angeblich dann Böhmermann da quasi nicht über den Erdogan geredet hat und auch nicht über die Türken, sondern stattdessen irgendwie über dieses Gesetz selber und so weiter und so fort. Und deswegen wäre das ja auch dann straffrei, wenn er das macht, aber nicht straffrei, wenn jetzt so wie das ja passiert ist, dieser Piratenpolitiker Bruno Kram, der hat das ja auch vorgelesen, dieses Gedicht vor der türkischen Botschaft. Und der ist ja dafür auch verknackt worden. Und da meinte er dann so, ja, und das wäre ja dann strafbar, weil das ja dann halt eben keinen Kontext, größeren Kontext oder so hat. Mit anderen Worten ist es eigentlich wieder so, dass genau das Gleiche gesagt wurde, aber irgendwie das deutsche Recht versucht dann da halt eben den Leuten irgendwie zu unterstellen, wie sie das gemeint haben und in welcher Umgebung das irgendwie gesagt wurde und versucht dann daran irgendwie das zu verurteilen. Und deswegen bin ich halt mittlerweile wirklich der Meinung auch, was diese ganzen, wir haben ja auch immer noch diesen Blasphemie-Paragraphen, den man ja auch so weit auslegen kann, wie man möchte, was da irgendwie jetzt Religion beleidigt. Und und deswegen, also meine Meinung ist auf jeden Fall, dass dieser ganze Beleidigungskram vom Strafgesetz nicht in irgendeiner Art und Weise erfasst werden muss. Können sich die Leute immer noch selber irgendwie überlegen, wer auf ihren Online-Plattformen wen Arschloch nennen darf. Und können sich die Leute auch noch selber überlegen, ob sie irgendwie Umgang pflegen wollen mit Leuten, die sie irgendwie beleidigen, aber dass da der Staat ankommen muss und das irgendwie schlichten muss, wer da wen irgendwie mit welchen Worten tituliert, das halte ich doch für zu weitgehend und zu missbräuchlich zu gebrauchen und so. Und das hat mir auch dieser Vortrag halt mal wieder gezeigt eigentlich, dass das wirklich so ein Glitscher-Territorium da ist, wo man sich schnell auf die Fresse legen kann, wenn man da irgendwie zu den Personen gehört, die halt eben nicht die in der richtigen Clique sind, nicht die richtige Ansicht haben, und dann kommt dann irgendwer und sagt dann so, ja, hier, nee, das hat aber den falschen Kontext oder so. Und ja, deswegen. Ja. Und die Fragen, die dann noch so kamen, die waren auch wieder sehr, also zum einen saßen da diverse Leute auch mit Kopftuch in dieser Vorlesung, wo ich mich auch wieder an mein Gespräch mit dem Ali Utlu erinnert habe, wo er meinte, dass das Kopftuch erst seit kurzem unter großem Protest jetzt irgendwie so langsam den Einzug an türkische Universitäten erlangt, wo es ja jahrelang nicht erlaubt war. Und wenn ich dann mich in eine deutsche Universität setze und das sehe, dass es da vollkommen selbstverständlich den Leuten schon vorkommt, dann fasse ich mich auch schon wieder an den Kopf. Ich diese Woche auch schon wieder, ey. Wie da alles und jeden jetzt auf Twitter immer anzeigt und so. Dumm Affe. Dann war da auf jeden Fall einer auch dabei, der, ich weiß nicht, ob das auch ein Türke war, aber auf jeden Fall, meinte er dann halt so, ja, dies, das, jenes, und das muss man alles verbieten, weil dann sonst würde ja alles gehen und das geht ja nicht und so weiter und so fort. Das war mit alles sehr ernüchternd. Und wenn ich mir überlege, dass solche Leute dann in Zukunft hier Justiz machen in Deutschland. Okay, ich meine das mit der Schmähkritik. 1871 hat Kaiser Wilhelm II. Den Majestätsbeleidigungsparagrafen faktisch abgeschafft. Damals war das so, dass du bis zu 10 Jahre ins Gefängnis kommen konntest, und er hat es dann dahingehend verändert, dass die Beleidigung nur gilt, wenn sich beide Leute gleichzeitig am selben Ort aufhalten. Also das ist, keine Ahnung, ein Gesetz, was man vor über 100 Jahren schon eigentlich versucht hat abzuschaffen. Also, keine Ahnung, das ist für ein Arsch. Also, ich weiß nicht. Ja, und auch gerade, es wird ja immer viel darüber geredet, dass man in Zeiten des Internets halt viele Sachen nicht mehr auf Nationalebene überhaupt klären kann. Ne? Also Urheberrecht und so zum Beispiel, weil du hast ja immer das Problem, dass du diese Grenzen ja gar nicht richtig enforcen kannst. Ne? Also du kannst ja nicht, du kannst zwar schon mit über IP-Adressen oder so irgendwelches Geoblocking versuchen, aber es gibt ja immer noch genug Leute, die das irgendwie aushebeln können. Mhm. Wenn es jetzt um das bloße Anbieten von Dienstleistungen oder von Webdiensten geht, also Internetseiten, die ich überhaupt besuchen kann, dann habe ich da erst recht keinen Einfluss drauf. Da müsste man ja jetzt im großen Stil China-mäßig irgendwie alle möglichen Seiten da irgendwie rausblocken. Aber dass man das mal in dem Kontext sieht und sich sagt, man müsste sich eigentlich, was die Redefreiheit angeht, auf dem größten gemeinsamen Nenner quasi treffen, Das tut dann auch wieder keiner. Weil ich meine, solange wie in Amerika andere Vorstellungen darüber gelten, was man irgendwie machen kann und so eine Firma wie YouTube zum Beispiel eine amerikanische Firma ist, kannst du das ja schwer denen vorschreiben, dass sie sich dann in Deutschland irgendwie dafür zu sorgen haben, dass da die Meinungen oder die Sachen, die gesagt werden, dann irgendwie anders sind. Ich meine, sie probieren es und es klappt ja teilweise auch. Ne? Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese TOS-Änderungen, also von Terms of Service, die sie vor 2 Wochen rausgegeben haben, dass die auch so ein bisschen auf Lobbyarbeit von der EU zurückzuführen ist, weil sie ja da auch quasi diese Veröffentlichung hatten, wo da irgendwie stand, dass sie sich mit Facebook und so kurz geschlossen haben und da irgendwelche Vereinbarungen getroffen haben. Ja, aber da haben dann prinzipiell eher die Amerikaner das Nachsehen, dass sie quasi von uns dann da was aufgezwungen kriegen. Ja, aber komm, du kannst auch nicht auf die speziellen nationalen Gefühle in Sachen Meinungsfreiheit achten. Ja, in China kannst du dann Mao nicht kritisieren, in Saudi-Arabien Mohammed nicht, in, keine Ahnung. So weißt du, du hast in jedem Land dann irgendwas, wo sie nicht drüber reden wollen. Und dann kannst du das Internet auch einfach abschalten. Weißt du, das ist... Ich verstehe nicht, wie man sich da auf einen anderen gemeinsamen Standard einigen kann, außer dass es freier und liberaler wird mit dem, was du sagen kannst, ungestraft. Also genau. Ich verstehe es einfach nicht, wie du da versuchen solltest, irgendwelche speziellen Regeln aufzustellen. Also ja, das war auf jeden Fall sehr nüchtern, dieser Vortrag mal wieder. Und ich glaube, der Typ, der hat mich auch häufiger mal in meine Richtung geguckt, weil ich ihn schon noch sehr böse angeschaut habe. Das ist mir echt auch so ein bisschen aufgefallen, weil ich natürlich den Altersdurchschnitt ein bisschen angehoben habe. Aber ja, ich habe mich da einfach mal reingeschlichen zu dem Ding. Ja, gut. Okay, also das war jetzt eigentlich das, was ich zum Thema Hate Speech habe. Ansonsten würde ich jetzt weitermachen mit Sexualstrafrecht, den neuesten Entwicklungen. Es sei denn, jemand hat da noch zum Thema Hate Speech was zu sagen. Ich habe da immer wieder was zu sagen, aber es ist ja hier kein Ramble und Rant. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die halbwegs dazu passt, denke ich. Das ist dieser Artikel von Annetta Kahane in der Frankfurter Rundschau. Ja, den habe ich auch schon irgendwo. Ich guck mal gerade wo. Wo halt, die hatten wir ja eben schon kurz im Zusammenhang mit Amadeo Antonio Stiftung. Und die Frau Kahane scheint jetzt auch an dem Punkt angekommen zu sein, wo sie halt eine Lügenpresse sieht. Ja, der Staat verschweigt die Gewalt. Mancher würde jetzt denken, es geht um Übergriff in Freibädern, aber nein, es geht darum, dass der Staat systematisch die Gewalt gegen Flüchtlinge verschweigt. Ja, Also sie sagt hier, dass halt die Berichterstattung weniger wird, während die Fälle mehr werden. Woher sie das natürlich weiß, dass die Fälle mehr werden, weiß auch gar niemand. Ne? Ja, und auch die Frage ist ja, ob sie da jetzt nicht Sachen auch in einen Topf wirft, weil es brennen da ja des Öfteren Heime in Düsseldorf, ganze Hallen. Und es gibt auch Straftaten. Ständig liest man davon, dass Leute sich irgendwie mit Messern und Knüppeln und was weiß ich wegen Kleinigkeiten da drangsalieren in Flüchtlingsheimen. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht auch damit reinrechnet. Ja, ich meine, hier in Gelsenkirchen gab es ja den Fall, wo albanische und libanesische Großfamilien auf Flüchtlinge losgegangen sind. In Düsseldorf der Fall mit dem Flüchtlingsheim war auf einen Flüchtling zurückzuführen, der da ausgerastet ist wie ein Schokopudding. Ich meine, in Fora haben Handwerker ein Flüchtlingsheim angezündet, damit sie das nochmal renovieren können. Also hatte keinen fremdenfeindlichen Grund, sondern eher so einen wirtschaftlichen, ja. Also sie haben es, damit es ihrer Firma gut geht und sie das Ding nochmal aufbauen können, haben sie das einfach kaputt gemacht. Es ist krank, ne? So. Aber ich finde es schön, dass die Frau Kahane im letzten Satz uns zumindest erlaubt, dass man also wenn man sich mit den Migranten dann zum EM gucken trifft, darf man auch eine Deutschlandfahne mitbringen. Danke, Annetta. Ich finde das so nett. Könnte man vielleicht etwas Gutes kriegen. Ich glaube, mich würden die ja richtig hassen, weil, okay, ist jetzt zwar nicht von mir, aber wenn wir Nachbarn haben, draußen an den Fenstern Deutschland fahren, Italien fahren, hängen, ey. Oh Mann, ey, wenn ich auch mal, dass das keine Kannibalen sind, die da geflohen sind. Ja, also wie gesagt, ich finde, das passte jetzt thematisch noch dazu. Also es wird von allen Seiten irgendwie auch angeschoben, dieses, es gibt so viel Hass. Ja, es ist klar und vor allen Dingen ja auch in den... Es gibt immer das viel, worauf man sich konzentriert, muss man so sagen, sag ich mal. Und jetzt wird da alles, wirklich alles Mögliche als Hass angesehen wird, kommt da heute auch direkt der Entschluss, dass es zu viel Hass gibt. Ich möchte noch kurz meinen Aluhut aufziehen. Wir haben jetzt No-Hate-Speech-Initiativen quer durch Europa. Und wir werden dann bald Militäreinsätze in russlandnahen Gebieten haben, damit wir dort Minderheiten schützen können. Wir werden Brunnen in Jemen und in Libyen bauen müssen und auch dort gucken, dass niemand Hate Speech betreibt. Und in meinen Augen ist es zum Teil Propaganda, die dann später in einem Konflikt verwendet wird. Also wenn du die verschiedenen Institutionen, NGOs hast, dass wenn du eine Generalmobilmachung haben möchtest oder ein Verständnis dafür, dass wir in fremden Ländern militärische Präsenz haben, dass du das natürlich mit Menschenrechten rechtfertigen wirst. Genauso wie Präsident Schulz bereits meinte, dass wenn wir TTIP und CETA zustimmen, dass wir dann eine Wirtschafts-NATO sind, die sich um die Durchsetzung der Menschenrechte in anderen Ländern bemühen kann. Und diese ganzen Ministerien hier, die sind natürlich auf der einen Seite auf die Bevölkerung hier gerichtet, auf uns, und auf der anderen Seite brauchst du sowas, wenn du zum Beispiel in Russland Revolutionen anfackeln möchtest, wenn du dort Einfluss nehmen möchtest und für Unruhen innerhalb von anderen Ländern sorgen möchtest, dann brauchst du diese Institutionen, um psychologische Kriegsführung zu führen. Das ist mein Aluhut. So. Ja, also mir ist auf jeden Fall schon aufgefallen, dass dieser Begriff Menschenrechte leider auch nicht deutlich genug ist. Ne? Also das ist auch vielleicht jetzt die Überleitung zum Sexualstrafrecht, weil da wird ja auch immer davon geredet, es gäbe ja die Menschenrechte, die Frauen sind halt nicht genug geschützt und das ist ja dann, denk doch mal an die Menschenrechte und das hört man halt in dem Zusammenhang auch immer. Es ist halt faszinierend, es heißt Nein heißt Nein und wir haben jetzt nach Köln, tun wir die Gesetze allgemein verstärken in Deutschland und verschärfen, obwohl in Köln einfach nur zu wenig Polizei da war, um geltendes Recht durchzusetzen. Also das ist schon irgendwie faszinierend, dass wir auf der einen Seite ein Totschweigen haben von Köln, was auch in Stuttgart, in Berlin, in Dortmund, in Hannover, in sehr vielen Großstädten da war, also dasselbe Phänomen wie in Köln, und dass wir jetzt aber eine Verschärfung von einem Gesetz haben und eigentlich müssen wir nach mehr Polizei rufen, theoretisch. Also, weiß auch nicht. Das ist aber auch schon eine traurige Entwicklung, dass wir immer mehr Polizei brauchen, um, sage ich mal, geltendes Gesetz durchsetzen zu können, anstatt dass Menschen sich einfach mal wieder benehmen können. Dumm Fotzen. Ja, ich meine, das mit dem Nein heißt Nein erinnert mich an Reform vom Steuerrecht. Gab es auch diese tolle Aktion in Schweden, wo irgendwie jetzt so ein Armbändchen eingeführt worden ist, wo dann draufsteht hier irgendwie nicht mit mir oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder? Mich erinnert dieses Nein heißt Nein einfach auch an Steuerrecht, wo du eigentlich mehr Steuerprüfer brauchst als irgendeine Reform vom Steuergesetz. Und genauso ist es mit der Polizei. Also. Die Frage, die Chris gerade stellt, wollte ich gerade auch fragen, weil im Chat schon ewig nichts mehr passiert. Geht aber noch. Ja, wird schon. Ja, okay. Ich suche mal bei Facebook raus, was ich da eben gerade kurz angesprochen habe mit diesen Armbändchen. Ich habe das sofort. Ja, ich sage dann schon mal kurz hier was zu dem, weil das ist nämlich schon wieder eine sehr gute Kolumne von dem Herrn Thomas Fischer, der ja sich leider immer noch dazu äußern muss und das zum Glück auch immer noch weiterhin tut. Lässt sich nicht einschüchtern. Ehrendude. Kriegt den Ehrendude des Monats Awards von mir jetzt. Und in dem Fall spricht er hier auch wieder ein paar sehr interessante Aspekte an. Zum Beispiel meint er, dass es quasi solche Paniken und viel enger gefächerten Sachen eigentlich schon mal gewesen sind und quasi wieder zurückgerudert wurden und jetzt die Leute quasi, dass das eher so eine rückwärtsgewandte Bewegung dann quasi ist. Also er sagt hier, es ist bedrückend zu erleben, dass abgedrehte Fraktionen eines sogenannten feministisch definierten Bestimmungsrecht inzwischen wieder da angelangt sind, wo wir vor 150 Jahren einmal losgegangen sind. In dieser Kolumne. Und dann also schreibt er hier, ebenso ist es mit geisteskranken Personen, sie dürfen einfach nicht zustimmen, auch wenn sie es wollen. Diese Personengruppen stellt das neue Gesetz nun jedem Menschen gleich, die erwachsen, gesund, widerstandsfähig und nicht in einer Zwangslage sind. Menschen, die in keinster Weise unter Zwang stehen, aber aus unerklärlichen, sie oben Gründen ihren entgegenstehenden Willen trotzdem nicht durchsetzen und dies noch nicht einmal versuchen, werden endlich den Kindern und Geisteskranken gleichgestellt und geschützt, in Anführungsstrichen geschützt. Ja, und das ist ja quasi das Verrückte an diesem ganzen, an dieser ganzen Panik da, dass sie da alle meinen, so, ja, die Frauen, ja, die wehren sich nicht, die haben keinen Grund und wenn die das sagen, dass sie Nein gesagt haben und so weiter, tralala, dann ist da irgendwie irgendwas, was man dann da bestrafen muss. Und es ergibt halt keinen Sinn. Und er zeigt das mal wieder richtig gut aus hier. Dann sagt er hier mal summa summarum, an dem Beweisproblem wird das nichts ändern. Symbolischer Aktionismus mit geringstmöglichen praktischen Effekten. So geht, Anführungsstriche unten, Schutz nach Strafrecht 2000 oben, Anführungsstriche oben. Und ja, und dann schreibt er hier auch über die USA und diesen ganzen Vergewaltigungskulturen, in Anführungsstrichen, an den Universitäten, wo feministische Forderungen wie Ja ist Nein, Nein ist Nein und so weiter, immer Trikabulierungsvoraussetzungen für Universitäten und Zustimmungsformulare für einmal anfassen, kostenfreien Apotheken und Schulbussen ausliegen. Dort gibt den immer höheren Teil der weiblichen Bevölkerung in Befragung an, dass sie ständig mehr und immer mehr Übergriffen ausgesetzt seien. Man fordert jetzt Strafbarkeit für Anstarren. Die dunkle Ziffer auch dieses Gewaltverbrechen soll enorm sein. Also ich bin ganz, ganz ehrlich, es erinnert mich jedes Mal an dieses Daycare Sex Abuse Hysteria. Also da hattest du in den 80ern und 90ern in den USA einfach so einen Haufen Fälle von Feministinnen und von Menschenrechtlern und von irgendwelchen Betroffenen, die meinten, dass das irgendwelche satanischen Rituale im Kindergarten durchgeführt werden und dass das Legionen von Pädophilen überall in den ganzen Kindergärten alles vergewaltigt, was da nur rumläuft. Und du hattest Fälle im Gericht, wo eine Frau verurteilt worden ist, weil eine Zeugin ausgesagt hat, dass sie auf einem scheiß Hexenbesen rumgeflogen ist und ein scheiß Kind vergewaltigt hat. Und mich erinnert diese ganze Hysterie an der Universität einfach an so ein Playbook, was du einfach damals durchgespielt hast mit diesen Kindergarten-Vergewaltigungsserien, genauso wie du es jetzt halt mit den Universitäten machst. Also es ist einfach Hysterie. Also du hast, Vergewaltigung geht runter seit Jahren als Verbrechen. Und jetzt ist plötzlich irgendwie, dass Universitäten die furchtbarsten Orte überhaupt auf der Welt sind. Also es ist einfach nur Schwachsinn. Ja, und da sagt der Fischer noch, wir sollten da ja ein paar Tatbestände bereithalten. Optosexueller Hausfriedensbruch wäre ein erster Vorschlag, sagt er hier. Und da werden ernste Gemüter jetzt wieder einen umfassenden Sarkasmus geißeln, schreibt er. Aber glauben Sie mir, Anstauopfer dieser Welt, ich fühle mit euch. Das ist der sehr gute neue Fischer. Und dieses hier kam jetzt auch gestern, auch bei Zeit Online, von der Sabine Rückert, von der ich bisher noch nichts gehört habe, aber das, was sie jetzt hier auf jeden Fall geschrieben hat, das Schlafzimmer als gefährlicher Ort, da ist eigentlich auch alles nochmal zusammengefasst, welche Konsequenzen das halt eben haben kann mit diesen neu geforderten Änderungen. Und sie bringt ja auch noch ein paar interessante Beispiele in dem Ganzen. Zum Beispiel sagt sie hier, dass, dass hier dass hier ein Moslem eine Lehrerin angezeigt hat, weil sie versucht hat, ihm die Hand zu geben und er sich geweigert hat und sie dann das Eltern-Lehrer-Gespräch quasi abgebrochen hat. Und die Autorin des Artikels mutmaßt jetzt hier also, dass in Zukunft, wenn man jetzt, könnte man ja quasi auch sagen, das ist jetzt hier eine Beleidigung, Verletzung der Religionswürde, und in Zukunft wäre das dann halt auch noch eine Nötigung, so nach dem Motto, hier werde ich aufgrund meines Geschlechts, versucht die Lehrerin hier mich anzufassen gegen meinen erklärten Willen und so. Und das könnte man auch sagen, nein heißt nein, so nach dem Motto, der Mann hat das gesagt. Sowas würde man niemals für zum Beispiel das Christentum durchgehen lassen, aber weil es ja der Matzleim ist, dann muss man es ja, ne? Ja, aber das in diesem Zusammenhang halt eben, weil das halt im Moment nicht gehen würde, aber in Zukunft könnte man dann quasi sagen, so ja, das ist jetzt hier eine Nötigung, weil das ist dann sexuell, wenn ich die Frau zwingt mich hier dazu, dass ich sie anfasse, und wenn ich sie nicht anfasse, dann habe ich irgendwelche Nachteile. Und so könnte das quasi auch nach hinten losgehen, die ganze Sache. Das ist hier so. Es fällt einem schwer, da nicht einen kompletten Ausraster zu schieben. Ja. Aber es gibt ja auch, für solche Fragen gibt es ja auch schon, ich poste mal gerade was. Auf jeden Fall redet die Frau hier auch, schreibt sie hier auch, dass das ja interessant ist, dass das Familienministerium jetzt hier Team Gina Lisa ist und so weiter. Also um das hier nochmal kurz abzuschließen, diesen Beitrag kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die hat sich hier wirklich da viel Gedanken gemacht und hier viel aufgelistet, was an dieser ganzen Sache sehr merkwürdig ist. Also für uns ist alles nicht viel Neues, weil wir uns da ja schon eine Weile befassen, aber es ist auf jeden Fall immer wieder gut zu lesen, dass ja jetzt hier mittlerweile doch mal ein paar mehr Leute, nicht nur der Herr Fischer, auf die Idee kommen, dass das alles nicht so prima ist, weil am 7. Juli soll das ja jetzt hier schon quasi im Bundestag beraten werden, diese die was auch immer dann da das Justizministerium jetzt raushaut als... Ich meine, doch 488 Kommentare stand unten gerade dran, das ist auch, ja. Es wird heftig diskutiert. Das stimmt wohl. Da gibt es bestimmt auch wieder genug Leute, die dann irgendwie meinen, so von wegen, ja, hier Opfer, denkt doch mal an die Opfer oder so. Ja, der Bestbewertete wenigstens direkt zum Glück hat diesen sehr guten Artikel eine Frau geschrieben. Es war auch wieder so ein bisschen Sexismus, aber er hat recht schon irgendwie. Er hat recht. Wenn ein Mann das geschrieben hätte, hieß es wieder, oh, der böse Fischer. Ja, aber nein, da wird jetzt wieder so eine Internalized Misogyny oder so wieder benutzt, ne? Kennst du ja. Ja, auch das Missy-Magazin gesagt quasi, der böse Fischer. Und das war dann hier so ein Beitrag vom Missy-Magazin, Bundesrichter Fischer pöbelt gegen die Reform des Sexualstrafrechts. Vor allem pöbelt, Alter, er geht sachlich da ran und ihr pöbelt hinterher, weil ihr Arsch verletzt seid, ihr dummen Idioten. Ja gut, aber der Fischer, der streut auch schon so Krähenfüße in seine Artikel, wo die Damen dann reintreten. Also das macht ihm auch Spaß. Ja, das finde ich auch gut so. Und das ja. Ich wollte, dass jetzt einer sagt, das ist Beleidigung oder so. Auf keinen Fall. Journalismus ist klar, ist Vermittlung von Inhalten, aber ist ja auch Stil und ist ja auch, muss ja auch Spaß machen, sonst. Das ist ja, warum der eine Kolumne hat und viele andere Juristen nicht. Mensch, deine Zähne einträge, da habe ich Spaß, wa? Pack ja nicht meinen Kaffee an oder kipp da Milch rein. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Und die schreiben hier, dass sich diese, er hat ja in der letzten Kolumne gesagt, diese eine Dame wäre Opferanwältin. Und die behaupten hier, dass sie sich niemals als Opferanwältin bezeichnet. Und hier in diesem Thread hier hat hier direkt jemand reingeteilt, dieses Bild hier mit der Dame halt eben, und hier steht halt Opferanwältin. Das ist ja der Niggemeier, ist so der vom Bildblock sogar, glaube ich, oder? Ja, genau, ja. Ich habe hier unten in unserem Chat auch nochmal einen Tweet vom Don. Kannst du den mal einblenden, Chris? Weil der war zu deiner Geschichte mit dem Händegeben. Der Trudeau weiß nämlich, wie man damit umgeht. Der zeigt uns das jetzt hier mal, wie man halt diesen multikulturellen, modernen Anforderungen Genüge tut. Man versucht erst gar nicht, die muslimische Frau zu entehren, indem man ihr die Hand gibt, sondern man macht das. Hält die Hand aufs Herz. Ja. Ich fasse mir meine Titte. Also wir lernen das ja alles langsam und dann müssen wir nur noch eigentlich, vielleicht sollte man die Leute die Frauen kennzeichnen, die an Allah glauben, weil damit man auch weiß, wen man so grüßen muss. Vielleicht irgendwie mit einem Halbmondanstecker oder so. Religiöse Kennzeichnung, wo gab's das nun schon mal? Ja, nee, aber ich meine, woher soll ich denn wissen, ob eine Frau, also ich meine, das könnte ja auch eine Bäuerin sein, die das Kopftuch trägt. Ja. Dann ist die ganz irritiert, weil ich ihr nicht die Hand geben will. Ich finde das alles, also das moderne Leben ist nicht ohne Typen. Ich bin noch ein Frauenfeind, ich werde ja sowieso nicht meine Hand geben. Ich bin noch ein Misogynist. Also das ist hier vom Journalistinnenbund, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal, und die reden hier über diesen Brooke-Turner-Fall. Ich hatte den nur so am Rande mitgekriegt, aber es gab ein ganz gutes Video von der Janice Fiammingo, die macht ja immer auf dem Kanal von Steve Brulé, ist ja auch so ein Männerrechtler, so einen wöchentlichen Video-Feature, und da hat sie das mal so ein bisschen erzählt, was da war. Also irgendwie hat er sich wohl betrunken auf einer Feier, und am nächsten Morgen haben sie ihn halt eben auf dem Rasen vor dem Haus nackt auf einer Frau liegend quasi geweckt, die auch irgendwie viel getrunken hatte und weggetreten war. Und sie hat ihn halt eben wegen Vergewaltigung angezeigt. Und jetzt ist er verurteilter Sexualstraftäter und Leben versaut sozusagen. Leben versaut, genau. Und da gab es dann auch irgendwelche Aussagen von Freundinnen von ihr, die dann, also von der Frau, die ihn beschuldigt hat, dass die quasi mit ihr da zu der Feier hingefahren sind, wo sie schon ein bisschen angetrunken war und sie dann da halt auch haben gelassen, weil sie halt eigentlich noch bei Verstand gewirkt hat angeblich und so und gute Laune hatte und so und sich da nichts weiter dabei gedacht haben. Und auch diese Sache ist halt wieder so, dass man eigentlich nicht eindeutig sagen kann, so dass er irgendwie ein böser, vergewaltiger Triebtäter, keine Ahnung wie was ist, sondern von seiner Seite aus. Es klingt halt eher so nach zwei Menschen, die halt betrunken waren. Und ich meine, manche kennen das vielleicht, sexuelle Stimmung geht ein bisschen hoch, wenn man betrunken ist. Es wird halt schneller gefummelt. Und die werden sich halt beide im Vollsuff sicherlich gebumst haben. Sie ist danach aufgewacht und dachte sich, oh mein Gott, wie peinlich. Oh, zeige ich ihn an wegen Vergewaltigung. Zack, bin ich raus. Und für ihn ist das ganze Leben versaut, du dreckige Hure. Ja, und das ist auch seit Wochen halt eben wieder so eine Panik gewesen hier. Dieses hatten die auch hier retweetet, dieser Journalistinnenbund. Schon allein dieser Name hier von diesem Twitter-Account, Women Under Siege, das ist ja so viel wie irgendwie dann belagert oder so. Ne? Das ist unter Belagerung. Ja, was sie da immer meinen, dass die Frauen ja irgendwie komplett wie im Kriegszustand sich befinden im Westen. Auf jeden Fall. Ja. Aber das, was ich eigentlich am schönsten finde, ist das, jetzt hast du schon weggemacht, das Twitter-Bild von den Women und das sieht, wenn man da genau hinguckt, haben sie da nämlich nett ein Foto aus der nationalsozialistischen Zeit mit Jüdinnen offensichtlich. Ja. Also das finde ich schon ziemlich geschmacklos, sich mit verfolgten Jüdinnen zu schmücken, wenn man irgendwie diese First-World-Probleme hat, wie die Arschlöcher bei Women Under Siege. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, komplett sowieso alleine. Daran ist einfach alles geschmacklos. Ja, es ist einfach Realität. Und wenn man in der Tagesshow hier glaubt, dann hat auf jeden Fall diese ganze Medienkampagne hier schon was geholfen, weil die große Mehrheit der Deutschen sagt ja zur Verschärfung des Sexualstrafrechts. Das behaupten sie jetzt aber wo ist, es wird nirgendwo dahin. Ja, es kann ja sein, dass es da eine Umfrage gibt, wo sie das gefragt haben und wer beantwortet dann die Umfrage? Die Fragestellung war bestimmt, bist du pro Rape oder Anti-Rape? Und dann meinten die meisten, ja, ich bin pro Rape. Keine Ahnung. Ey, das ist einfach das. Das ist wieder Propaganda. Plus Ultra. Da wird wieder eine große Zahl halt genommen mit irgendeinem Titel, ohne irgendeinen Verweis darauf, was das für eine Befragung war, wie die aussah, weißt du, wo sie stattgefunden hat. Wir haben vor der Republika einfach zufällig Leute befragt. Ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man ne, so manipulativ, wie das dann da immer wird, oder dass viele Leute, ich habe das ja leider auch gemerkt, ne, bei den Leuten, mit denen ich mich da irgendwie drüber unterhalten habe, mit was ich mich so beschäftige, dass es dann häufig so heißt, so, ja, also ich bin für Frauen. So, nach dem Motto, was stimmt nicht mit dir? Ne? Warum bist du nicht dafür, dass man das alles ändert? Weil du wirst doch wohl nicht etwa behaupten, dass das die Gesellschaft nicht total frauenfeindlich wäre und so. Also da gibt es durchaus... Weil du so wie ein perfektes Bild noch mit dazu, weißt du, die richtigen so, die schon vom Kleidungsstil her wie übelste Femo-Nazis aussehen, ne? 86% der deutschen Bevölkerung sind auch für eine humanistische Intervention in Libyen, weil die brauchen nämlich auch eine Verschärfung vom Sexualstrafrecht in Libyen. Weißt du? Nein, es ist einfach richtig, wenn du so Umfragen hast, ohne dass du die Umfrage Fragen nicht selber kennst, ist eine Umfrage überhaupt nichts wert. Also überhaupt nichts. Das ist Werbung, das ist wie so ein Werbeblock irgendwie in einer Werbepause oder so, weißt du, da wird dir dann irgendeiner erzählt, na, aber du weißt halt nichts. Ja, aber mit der Medienkampagne, die da gewesen ist, ne, wo ja es ja in jeder Zeitung eine Zeit lang über Wochen hinweg jeder zweite Artikel irgendwas mit Nein heißt Nein und Gene Team, Gina Lisa und diesem ganzen Scheiß zu tun hat, würde es mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn das rauskommt bei vielen Leuten, die sich da nicht näher mit beschäftigen. 86%, ich weiß ja nicht. Ja, es sind ja angeblich nach der Pew-Studie sind ja auch 70% der Leute in Deutschland der Meinung, dass sich der Staat in die Internetkommunikation einmischen muss. Auf jeden Fall, das finde ich wichtig und richtig. Und 3 von 2 Frauen werden in ihrem Leben vergewaltigt. Das kotzt in der Mehr komplett. Aber naja, da kann ich ja mal wieder sagen, Gott sei Dank bin ich Homo. Da habe ich sowieso kein Problem daran, von so einem verrückten Scheißweibern angezeigt zu werden, falls man mal auf einer Party aus Versehen sich gegenseitig bumsen tut. Was hat er denn dieses hier gelesen? Ich habe es mir noch nicht gelesen. Ah, das ist halt. Ich fand den Artikel ganz interessant, weil manche Paragraphen finde ich ein bisschen merkwürdig, aber man hat sich da bemüht, das von allen Seiten zu belichten. Also in dem Artikel. Der ist zwar länger, der Artikel, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut, weil er einfach die verschiedenen Blickwinkel auf Köln aufzeigt. Es fehlen zwar auch noch ein paar, aber dann wäre der auch zu lang. Also. Und natürlich wird halt auch viel über die sozusagen die persönliche Geschichte von auch Tätern darauf eingegangen, dass sie zum Beispiel aus einem Problemviertel dann aus Casablanca kommen und wie es halt die eigenen Aussagen der Täter, wie sie sich dann öfters mal widersprechen, wie dann der eine meinte er an Köln, da hat er nichts mitgemacht und da war er ganz friedlich und er hätte die anderen gestoppt. Und dann tut er irgendwie eine alte Frau an der Bushaltestelle mit dem Journalisten anpöbeln, weißt du, keine Ahnung. So abgefuckt irgendwo. Aber der Artikel ist echt lesenswert. Also, ist echt gut. Und da sieht man auch wieder, dass Köln hatte sehr viel einfach auch mit einem Versagen der Polizei zu tun, genügend Leute da zu haben und auf Abruf Leute da zu haben. Wie ich ja vorhin schon meinte, Wenn kein Polizist da ist, dann bringt dir eine Verschärfung vom Recht überhaupt nichts. Das kannst du dir komplett in die Haare schmieren. Wenn eine Verschärfung von Rechten nicht mit mehr Polizei einhergeht, dann ist es von Arsch. Niemand kann das wirklich durchsetzen dann. Und da muss man sich dann. Das ist schon traurig, zu was für einer Gesellschaft wir verkommen, dass wirklich na, sowas vonnöten ist, sag ich mal. Das ist, ich weiß nicht, das deprimiert mich. Mhm. Definitiv. Also und ich meine, tue ich da mit meiner Meinung ein bisschen herausstechen, aber meiner Meinung nach war das, was in Köln ist, Pogrom. Eine Pogromstimmung, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppen herausgepickt werden von einem Mob. Also wenn das Neonazis gewesen wären, die auf dunkelhäutige Menschen losgegangen wären, hätte man das auch Pogrom genannt. Und das ist meine Meinung zu Köln. Das war ein Pogrom. Und keiner in den Medien traut sich wirklich, das Wort in den Mund zu nehmen. Aber nichts anderes war das. Also gibt es genügend Berichte von der UN oder Human Rights Watch in anderen Ländern, wo in kleinerem Umfang Sachen vorgefallen sind, wo sie das auch das Wort Pogrom verwenden. Also Ja. Ist auf jeden Fall ein Einschnitt. Ja gut, könnt ihr ja dann in den Quellen lesen. Und wir haben unser Gast auch noch gar nicht begrüßt, fällt mir gerade auf. Ja, ich wollte jetzt noch mal schnell hier durch, das war dann... Das habe ich eingestellt, das ist so eine Gina-Lisa-Geschichte, aber es ist im Endeffekt auch nur Nachhall zu dieser Aktion, so ein typischer, ich bin da hingegangen und ich schreibe über meine Gefühle, ja. Und zeigt aber auch so ein bisschen, dass also es ist auch schon wieder diese Zerwürfnis drin irgendwie, dass sie sagt dann hier, manche Beiträge wirken irgendwie geschichtslos, als gäbe es nicht bereits jahrzehntelang irgendwie den Kampf für Frauen und so. Also es ist ein, ich verstehe irgendwie nicht, wie man das so weit ausblenden kann, die Fakten, ne? Ja, und dann auch halt Team Gina Lisa ist ein Erfolg. Also was genau war jetzt der Erfolg, den Team Gina Lisa erzielt hat? Erstens sehe ich den nicht und zweitens, was ist es für ein Erfolg, wenn man versucht, Rechtsbeugung zu betreiben, beziehungsweise einen Richter zu beeinflussen oder einzuschüchtern, damit er die richtige Entscheidung trifft. Also das kann nie ein Erfolg sein, das kann immer nur, also wenn sowas passiert, dann ist das Mob Rule. Und das ist eigentlich was wir ja doch irgendwie nicht unbedingt wollten. Ne? Also ich würde da als, wenn ich in irgendeiner Firma sitzen würde, in der Marketingabteilung, würde ich die Person einstellen, die Team Gina Lisa als Hashtag groß gemacht hat. Oder wenn ich beim Militär hocken würde, Abteilung psychologische Kriegsführung, würde ich auch die Person einstellen. Weil wenn du Leuten nach einem Gerichtsurteil, was halt schon dementsprechend gefallen ist, wegen den Aussagen der Person selber dann immer noch komplett die Realität verdrehen kannst, wenn du Leute so gut manipulieren kannst, dann ist das schon ein Stück weit schon eine Gabe. Also wenn du sogar ein Bundesministerium dazu bringst, diesen völlig sinnlosen Hashtag zu tweeten. Ja, also psychologische Kriegsführung, Massenbeeinflussung. Ja! Oder auch bekannt als... Medien müssen wieder Mut zur Differenzierung, Einordnung und Haltung zeigen. Also das finde ich so fantastisch, diesen Satz. Ich habe den auch gleich dann, als ich ihn gefunden habe, in Kontrast gestellt zu ihrem vorher irgendwann geäußerten Satz, dass ich aus Ostdeutschland komme, ist immer ein Teil meiner Identität geblieben. Ja, und in Ostdeutschland war das ja so, dass die Medien eingeordnet, differenziert und Haltung gezeigt haben halt. Ja. Das ist eine derartig beschissene Aussage. Ich habe das Gefühl, das muss man nicht wieder machen. Das ist die ganze Zeit schon der Fall. Und das sollte man eher mal wieder bleiben lassen. Also sagen wir mal so, wenn dieser Satz nicht von ihr käme, sondern vom Fischer zum Beispiel, dann wäre er ja gut. Ne? Das würde ja bedeuten, wirkliche Differenzierung, wirkliche Einordnung und Haltung da, wo es angebracht ist. Aber sie meint ja im Endeffekt, Medien müssen den Mut haben, grundsätzlich neutral zu sein. Nur Meinungsjournalismus zu betreiben und jedem, der was anderes sagt, über den Mund zu fahren. Ja? Leute in Ecken zu stellen und ganze Parteien irgendwie an den Rand der Verfassungsfeindlichkeit zu rücken, obwohl es da keinerlei Anzeichen für gibt. Ja? Weniger Fakten, mehr Propaganda. Ja. Paragraph 19, staatsgefährdende Propaganda und Hetze. Wer den Faschismus oder Militarismus verherrlicht oder propagandiert oder gegen andere Völker oder Rassen hetzt, gegen die Arbeiter und Bauern macht, hetzt, gegen ihre Organe, gegen gesellschaftliche Organisation oder gegen einen Bürger wegen einer staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit oder seiner Zugehörigkeit zu einer staatlichen Einrichtung oder gesellschaftlichen Organisation hetzt, Tätlichkeiten begeht oder sie mit Gewalttätigkeiten bedroht, wird mit dem Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft. Der Versuch ist strafbar. Ebenso wird bestraft, wer Schriften oder andere Gegenstände mit einem derartigen Inhalt herstellt oder mit dem Ziel der Hetze einführt oder verbreitet. In schweren Fällen insbesondere, wenn die Tat im Auftrag der in § 14 genannten Stellen oder Personen oder wenn sie planmäßig begangen wird, ist auf Zuchthaus anzuerkennen. Das ist aus der Verfassung der DDR, mit dem du Zensur, also der Paragraph, wo du dann die Leute eingesperrt hast, wenn sie sich gegen Staat gewehrt haben. Ja, aber oder auch wenn sie eine Bravo aus dem Westen eingeschmuggelt haben, dann auch. Ja, das ist ja auch schon genug für so Leute. Also, das ist halt auch, das kannst du, ich verstehe nicht, wie die so dumm sein können und nichts aus der Geschichte lernen. Dass so Gummiparagraphen für das sind Steigbügel im Endeffekt. Die wollen es ja wieder, die sind die, die damals denn, sage ich mal, Stasi gewesen wären, die ihre Nachbarn ausspionieren und die dann verpetzt hätten. Genau diese Leute sind das. Und ja, deswegen tun die das auch wieder, damit sie das jetzt sozusagen machen können. Weil sie finden das ganz toll. Hm. Oh nein. Ja, dieses Mal in dem Zusammenhang hier diese Woche auch, wo hier sich jemand darüber beschwert, nämlich der Arno Hecker, dass ja die EM-Experten angeblich zu nah an der Fußballfamilie wären. Und diese Abhängigkeit dürfte eigentlich kein Honorar wert sein. Und das fand ich ganz lustig, weil wenn man dieser Logik jetzt folgen würde, dann müsste man ja eigentlich auch sagen, dass dieser ganze Games-Journalism den ganzen Leuten, die uns da alle darüber belehrt haben, dass das doch nur so funktionieren würde in Deutschland, dass man eine kleine glückliche Familienklicke ist, dass er eigentlich auch kein Honorar wert sein oder irgendwelche Leute, die über Politiker schreiben, mit denen sie da irgendwie freundschaftlich zusammen sind oder über irgendwelche oder wenn die ja, wie mit dem Buddy von wo ist er jetzt aktuell? Rocket Beans TV oder wie die Scheiße heißt, der ja auch im Hintergrund, sage ich mal, irgendwas mit Sony macht, für so ein PlayStation-Magazin, für so ein offizielles. Ja, und dann in anderen Publikationen, aber dann so, ne, so ganz legitim über PlayStation und Sony-Produkte sozusagen. Oder der ja auch sozusagen Bias hat, ne, wird ja von dem bezahlt. In anderen. Ja gut, bei mir ist es ja, ich bin ja eher Formel 1-Mensch und da haben sie auch bei RTL und Niki Lauda als Experten und der Mann ist gleichzeitig ein Teil des Motorsport-Chefs von Mercedes. Ich finde das auch, also zu große Nähe birgt immer die Gefahr, dass halt Leute entweder was sagen, was nur halb stimmt, oder dass sie niemandem wehtun wollen. Wobei ich halt jetzt beim Scholl oder beim Kahn nicht so ganz sehe, weil der Scholl hat ja gerade schon wieder nach dem Deutschlandspiel ordentlich auf den Tisch gehauen und hat ja auch damals, als er irgendwie zum Gomez gemeint hat, er würde sich kaum bewegen und so, durchaus auch schon mal in die Scheiße gegriffen. Den Kahn kann ich mir eh nicht angucken. Ja, da muss mein Torwart sein. Da den muss der halten. Ja gut, dann kommen wir mal zu unserem wöchentlichen Fallback in alte Zeiten. Mit einem bisschen Gamergeld-Kram. Wobei. Ich habe eingeleitet, als hätten wir schon alle gar keinen Bock mehr darauf, aber dann ist es halt 2 Jahre. Moment, aber da muss ich auf jeden Fall sagen, ich bin nach wie vor der Meinung, Spiele sollten genauso frei wie jede andere Kunst sein. Mann, Alter, muss ja nicht immer alles so bitter ernst nehmen, was ich sage. Junge, Alter, lösch dich. Also bist du Matt oder was? Du bist der Matt. Du musst dich ja gleich hier rechtfertigen, Junge. Ich komm da gleich hin, da klatscht dir mal ein Penis ins Gesicht. Ach, danke. Ja, da auch stehst du. Ich hätte noch was anderes hier mit der Nähe und der Atlantikbrücke, aber das ist vielleicht auch für einen anderen Tag was. Ja, machen wir jetzt Gamergate oder Atlantikbrücke? Nee, mit der Nähe. Also da gibt's. Aber Jin spielt jetzt Fallout 4. Ganz schicke Grafik, ich weiß nicht. Also mich würde jetzt vor allem interessieren, wer von denen ist alles ein Jude? Raus! Raus mit deinem Antisemitismus hier. Kasper. Also der Günther Nonnenmacher ja schon mal nicht mit dem Namen. Nonnenmacher, ja, okay. Aber mit dem Gesicht passt der Name auch. Also das Ding ist halt nur so mit der Nähe, so, also man kann sich das einfach angucken. Ich meine, die Grafik spricht für sich selber. Das sind alles Thinktanks, die NATO organisieren und Kooperation und Tralala und Geopolitik. Und wenn du dann anguckst, welcher Redakteur wo mitmacht, dann ist das ganz lustig mit der Nähe. Die Grafik war übrigens auch mein Grund, warum ich mich damals für Gamergate interessierte. Weil mich das ziemlich ankotzt und mir dann die Nähe in Gamergate dann auch ziemlich angekotzt hat zwischen Journalisten und anderem Kram. Aber lass uns mal mit Gamergate weitermachen. Junge, richtig, geh mal zurück. Oh, rein. Ja, dann müssen wir erstmal hier Sally begrüßen. Hallo. Bist du da oder bist du nicht da? Bist du gemutet? Doomguy mit Bart, hallo! Unser Gast ist eingeschlafen, dann fangen wir ohne ihn an. Wird sich schon melden, oder, wenn er wieder da ist? Ah, er macht sich Kaffee. Komm, das muss man mal. Hallo, ja. Ach, hat er ja vor ein paar Minuten geschrieben. Das muss man mal verstehen. Ja, dann blend doch einfach mal den Chris ein, eben. Dann können wir mal auf diesen Artikel gucken. Gamers are players, das fängt ja schon gut an. Also als ich das gesehen habe, hatte ich eigentlich schon genug von dem Artikel. Muss ich jetzt mal so ganz einfach sagen, als jemand, der Gamer. Wir sind ja nur die Leute, die Spiele spielen, wir kaufen sie ja nicht, ne? Wir beschäftigen uns nicht mit anderen Spielen, weißt du? Und er versucht das ja so ein bisschen anders hinzustellen hier. Im Endeffekt. Aber halt allein dieses Anspielen auf die Gamers Are Dead-Artikel irgendwie hat mich schon eher abgeturnt gleich. Es handelt sich hier um schon einen wissenschaftlichen Text von dem Joram Klatt, der ist in Göttingen an der Uni, Soziologe, denke ich. Da hat der Eddie Scurfy, der alte Ehrenmann, ja direkt den guten Punkt gemacht, aus Göttingen kommen sowieso nur Wens. Politische Kultur, hier. Wurde mir von Göttingen nicht sowieso schon öfters mal gewarnt. Okay. Gender Studies, Narratologie und Game Studies, okay. Das ist doch Gamergate-Bait, oder? So eine Bio. Ist es auch. Also keine Ahnung. Aber okay. Der hat sich ja, wir haben ja hinterher ein bisschen diskutiert. Also er lunscht ja bei GameStar-Redakteuren. Bei ihm nicht, mit ihm nicht. Er hat irgendwie einen Tweet rausgehauen, dass er sich da zurückhält, bewusst bei der Diskussion und so. Ja, dann soll er auch nicht darüber schreiben, der. Ja, gut, ich denke, das ist hier ja schon der Versuch, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Das gestehe ich ja auch jedem zu. Oh, so ein Wissenschaftler interagiert nur mit einer Seite und fragt nicht mal nach. Übelst wissenschaftlich, vielleicht eher verfickt man. Ja gut, aber ich meine, er hat sich ja zumindest für Kritik bedankt und für Berichtigungen. Also ja, mal sehen, ob und ignoriert sie einfach weg. Hör doch mal auf, diese Leute mal in Schutz zu nehmen. Dennis Kogel hat sich auch lieb bedankt. Ich bin aber hier halt, ich gebe jedem the benefit of a doubt, wenn er sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Ich habe es aber ganz ehrlich schon, wie ich es zu Eddie auch gesagt habe, es ist 2 Jahre jetzt rum und wenn die immer sich noch so verhalten, ne, dann ist egal, dann sind das einfach Assis, die einfach nur stunk machen wollen. Das ist auch vor allem, denen geht es ja nicht ums Gaming oder irgendwas, die benutzen Gamergate, um irgendeinen Punkt zu machen. Ja, und meistens ist der Punkt eben Punkt über Identität und die sich angegriffen fühlt. Aber der Artikel ist nicht per se gegen Gamergate. Dieses gegen Gamergate entsteht ja eher daraus, dass er halt die Quellen, die er verwendet, dass die halt Blödsinn sind, weil er einfach so Sachen erzählt wie, der Aaron Joni hat Zoe Quinn vorgeworfen. Ja, und darum geht es mir auch zum größten Teil. Er kann ja gegen Gamergate sitzen, aber dann soll er wenigstens Fakten dazu nehmen, weißt du, und nicht so ein Stunk schon wieder. Das war ja auch meine Kritik. Okay, also was ist denn... Gerne sich mit dem Thema beschäftigen, aber man sollte die Sachen schon wissen. Und dann sollte man nicht Liana Kerzner als zentrale intellektuelle Führungsperson. Da kriegst du echt einen Föhn, wenn du dich mit Gamergate selber beschäftigst. Hier, da kommt Liana Kerzner. Eine intellektuellen Führungsfigur avancierte Liana Kerzner. Also guck mal, du hast es schon in deinem scheiß Twitter-Händelnamen, gamergateblog.de. Sprich, du scheinst ein Deutscher zu sein, der sich mit Gamergate sehr viel beschäftigt. Es ist so schwer, dass der Typ sich mal kurz recherchiert nach deutschen Gamergate-Leuten und dich einfach mal befragt, bevor er da diesen ewigen TLDR-Artikel macht. Nein, das wäre Arbeit. Ich finde es auch doof, dass er sich offensichtlich mit niemandem auseinandergesetzt hat, außer das Problem an der Geschichte, Rubab, ist halt einfach, dass halt irgendwie, wen sprichst du denn da an? Wer ist denn so der Ansprechpartner bei Sachen Gamergate? Ja, das sind halt eben die Leute, die darüber schreiben. Deswegen habe ich gerade gesagt, der Name von Mars Affe von. Ja, klar, Mann, aber ich meine. Gamergate.de, da will ich mich auch angesprochen fühlen. Da scheint einer zu sein, der ist wohl eher pro Gamergate. Frage ich den auch mal nach. Er muss ja nicht alles glauben, was er denn ihm sagt, ne? Oder schickt. Aber wie gesagt. Ja, aber bevor er das macht, hat er schon 10 Leute da, die sagen, ich weiß total gut über Gamergate Bescheid und dann kommt halt so ein Artikel dabei raus, ja. Aber das Interessante ist ja, dass ich glaube, der Kaffee ist inzwischen gemacht, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Wir haben ja jemanden vom Fach da, der auch zumindest teilweise Gender Studies studiert als Nebenfach. Vielleicht kann der das ja besser mal einordnen, als wir das als Nicht-Akademiker können. Ich hätte jetzt sonst dich nochmal gefragt, Markus, was ist denn jetzt so die Kernaussage von dem Artikel? Um was geht's? Also ich sehe den Artikel eher als eine Beschäftigung mit der Dynamik zwischen den verschiedenen Lagern sozusagen. Und wie ist das? Also es ist fast eher schon eine soziologische Geschichte. Also das ist mein Verständnis vom Artikel. Aber wie gesagt, Sally, sag du doch mal was dazu als Fachmensch. Hi nochmal, danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Hallo. Also zu dem Artikel selber, ich muss ehrlich zugeben, ich habe den mir nur dreimal durchgelesen. Ja, und jetzt nicht irgendwie eine große Arbeit darauf gemacht. Letztendlich ist es so ein, wie identifizieren sich die Leute mit Videospielen? Was sind irgendwie Videospiele? Und was ich letztendlich an dem Artikel kritisiere, also für mich persönlich, ist schon so eine unterschwellige, sage ich mal, Ausrichtung, weißt, wie schon zum Beispiel Anita Sarkeesian dargestellt wird zum Beispiel. Ja, sie kritisiert nur sexistische Sachen, weißt, und so Zeug. Und dann halt so Sachen wie das mit Liana Kerzner zum Beispiel. Ja, sie ist auch Cosplayerin, weißt, also, ach. Und? Das ist so, dann frage ich einfach nur und. Ja, das ist, weißt, und teilweise auch so Sachen, gerade mit Brianna Wu und so weiter, oh, die wurden wieder alle harassed und wie viel Prozent von den gesamten Tweets zum Beispiel, das überhaupt sind, wird überhaupt nicht dargestellt. Oder war erwähnt, dass Brianna Wu auch aktiv gebaitet hat nach diesen Aussagen. Ja. Eben wie mit diesem Video zum Beispiel, wo sie erst zugegeben hat, dass sie eigentlich getrollt wurde und dann für diesen Channel, was war das, die Internet Ruined My Life, irgendwie dann so getan hat, als wären es ernst gewesen. Also die Story kennt ihr ja, oder? Mhm. Ja. Wo sie den Anruf gekriegt hat. Ja, weil, und das sind halt so Sachen, und da muss ich ihm halt auch kritisieren, den Jöran, was auch immer das für ein Name ist. Und da fehlt einfach Recherche. Das ist, der kann nicht so einen Artikel schreiben über so eine Gruppendynamik und was da passiert ist, ohne letztendlich darzustellen, warum sich die Leute eigentlich aufregen. Die Leute regen sich ja zum Beispiel nicht über Liana Kerzner auf, die ja auch selber Feministin ist und auch Sachen kritisiert. Die regen sich über Anita Sarkeesians Kritik auf, weil die teilweise einfach so, sorry, dumm ist, wie mit dem Hitman-Beispiel, ja, wo man dann da hingehen kann und die Stripperin umbringt und dann, oh. Das Spiel bestraft dich auch noch dafür. Du kriegst einen Abzug. Oder ein GTA, da kann man Frauen umbringen. Ey, ich kann da alles Mögliche umbringen. Und das ist halt wieder sowas, das wird in dem Artikel ein bisschen angeschnitten, das ist so diese Ludologie und Narratologie, also das ist halt so, ja, wie soll man sagen, das ist halt Game Studies sind ja immer noch sehr jung, sage ich mal. Ob das mal irgendwas Seriöses wird, wie so Filmkritik, keine Ahnung. Aber das Problem bei Game Studies ist einfach, dass man hat keine Definition für ein Computerspiel, außer es ist ein Spiel auf einem Computer. Aber ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Firewatch oder wie das heißt, das kannst du halt nicht mit The Witcher 3 vergleichen. Also das sind zwar Spiele an sich, aber es ist total unterschiedlich, wie es narratologisch und wie es rübergebracht wird, wie du einbezogen wirst als Spieler und was deine Agency letztendlich ist. Und gerade diese Agency, die wird von vielen Leuten, wie auch bei dem Autor von dem Artikel, die wird halt irgendwie ausgelassen, ja. Ich meine, für Spiele wie Firewatch und so gibt es ja, sag ich mal, da geht es dann zu den Genrebeschreibungen. Ne? Das fällt halt, ich habe es ja durchgespielt, sage ich mal, und es ist halt ein puristischer Walking-Simulator. Du läufst halt von A nach B die ganze Zeit, ne? Kletterst mal hier und da, obwohl das auch kein großes jetzt Gameplay-Wunder und so ist. Storymäßig halt, war es Müll. Die Ludologie, die ist halt zum Teil auch sehr gekünstelt in meinen Augen. Also du hast da sehr wenig Orientierung an der Realität ein Stück weit. Also ich bin, wegen Gamergate bin ich zur DIGRA gefahren, wo sie ja auch hier die ganzen Ludologen zusammenkommen. Und die erzählen dann zum Teil eine halbe Stunde lang darüber, wie interessant das ist, dass in irgendeinem Shooter die Cutscene ein Splitscreen hat, wo du oben irgendwie die Story weitergehen siehst und unten durch einen Gang klettern musst, wo es brennt und explodiert und du hin und her latschen musst. Und dann schreibst du darüber deine These. Und dann denke ich mir halt auch so, also ich weiß nicht, welches Entwicklungsstudio sich das durchlesen würde und wirklich damit dann was anfangen kann. Also es ist irgendwie ein Stück weit realitätsfremd in meinen Augen. Also ich weiß auch nicht. Ja, das ist halt, es ist typisch. Ich meine, es ist halt wie bei Filmen, sage ich mal. Ich meine, der Regisseur oder Regisseurin, keine Ahnung, die wissen ungefähr, was sie machen, ja. Aber das Problem ist einfach, wenn man auf einer Metaebene was interpretiert, dann läuft man halt ganz schnell Gefahr, dass man nur Blödsinn labert. Ja, ja. Da habe ich zum Beispiel ein Beispiel von einem Prof von mir, der hatte eine mündliche Prüfung, ja, und der Prüfling, die ging irgendwie eine Stunde oder sowas und das war, glaube ich, für Staatsexamen. Also richtig, richtig ganz, ganz hohes Niveau war das, ja, wo man abstraktieren muss und alles. Und dann lag, und die haben denen immer Fragen gestellt, immer Sachen auf ein Ding geschrieben, auf einen Zettel oder Sachen von Büchern, die er lesen musste oder von Werken, die er dann interpretieren muss zum Beispiel. Ja, Shakespeare hat den und den Satz geschrieben, hier zeige ich dir mal, was heißt das. So. Und dann soll man halt loslabern. Dann lag da irgendein Zettel rum und dann hat er erzählt, der Prüfling hat den dann gesehen, weil es nicht weiterging. Und das war irgendwas mit, keine Ahnung, was er zu Hause noch machen musste oder sowas. Und das hat er dann, und dann hat er auf einmal angefangen, darüber zu reden. Und der Prof und der Berater, die haben es nicht gecheckt, was labert er gerade. Und er fängt halt an, so irgendwie darüber zu philosophieren. Ja. Und das ist halt, das ist wahrscheinlich das, was du auch irgendwie damit meinst. Ja, ja, weil ich meine, ich habe auch Verständnis dafür, dass mir Sachen manchmal unbekannt sind oder dass ich sie nicht sofort verstehe und die trotzdem irgendwo einen Wert haben. Aber bei dem DIGRA-Ding, ich bin da wirklich mit offenen Augen hingegangen, und aber irgendwie so 70% waren einfach Quatsch. Also ohne das böse meinen zu wollen oder so, aber das war einfach so, selbst die Leute, die dort sind und dasselbe studieren, haben sich mit großen Augen angeguckt. Also, ja. Das Ding ist aber auch, dass immer diese Walking-Simulatoren wie Gone Home und so als sowas Revolutionäres und so dargestellt werden. Nein, ist es nicht. Das ist einfach eine Engine, wo du in First-Person-Sicht, die es schon ewig gibt, rumläufst und an bestimmten Punkten Audio-Cues triggerst. Weil meistens ist es ja nur, dass Audio-Cues dann abspielen. So, diese Audio-Cues spielen dann ab und so geht das ganze Spiel, geht das weiter, bis du irgendwann die letzte Audio-Cue erreichst und das Spiel sagt so, jetzt bist du fertig. Aus, Ende. Ja, was ist daran revolutionär? Das ist einfach nur, es ist, als hättest du einen Shooter genommen, nimmst das ganze Shooter-Gameplay raus und lässt nur die Handlung drin. Es ist letztendlich wie, wenn du einen Reichstag besuchst, oben an der Kuppel, und dann kriegst du doch dieses, weiß nicht, ob einer von euch da mal diesen Rundgang gemacht hat, da kriegt man so ein Headset mit so einem Ding und im Boden sind halt verschiedene Sensoren und wenn du an einer bestimmten Stelle bist, dann triggert da einfach genau so ein Audio-Cue einfach ab. Das ist genau das Gleiche. Was ich halt an der Sache nicht verstehe, ich sag ja auch nicht, ich nehme diesen Spielen nicht ihren Existenzgrund. Ich finde, die sind legitim. Es gibt ja auch gute Walking-Simulatoren. Nimmt man The Vanishing of Ethan Carter. Hat zwar jetzt so ein bisschen mehr Gameplay auch, ne, aber im Grunde genommen ist es auch nur Walking-Simulator. Das Ding ist, wenn du ein Spiel auf die Handlung reduzierst, also dass es wirklich nur auf Handlung basiert, es sollte diese auch gut sein. Das Problem mit vielen Walking-Simulatoren, wie auch Gone Home, wie Firewatch, ist, dass die einfach extrem beschissene Scheiß-Stories haben und nur auf Gründen, wie bei Gone Home war es zum Beispiel der 90s-Style. Ne? Du hast da Kassetten, Nintendo, Videokassetten, die alte Musik und so ein Scheiß. Ne? Da war das große Gimmick. Bei Firewatch ist es die Umgebung, der Art-Style. Die viele getriggert hat, weißt du? Also ich glaube, dass das daran liegt, dass halt sich diese Leute als eine Art Avantgarde verstehen, sowohl die Akademiker als auch diese Hipster, die den Kram programmieren, sage ich jetzt mal ganz respektlos, und dass die halt versuchen, ähnlich wie es vielleicht die moderne Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts getan hat, irgendwie zu sagen, ja, alles ganz nett, Pinsel und Farben und so, aber wir wollen damit was ganz anderes machen als ihr bisher, weil wir sind viel cooler. Ja? Vor allem so, das Ding ist bei beiden Gone Home und bei Firewatch, was auch, by the way, Entwicklerteams sind, die sich, ne, zusammen, also bei Firewatch in den Credits werden ganz viele von dem Gone Home Team erwähnt und so, ne, nur dass ich das mal anmerke. Bei beiden Spielen hast du auch so dieses Ding, dass die sich die Laufzeit, die sie haben, an der Nase herumführen mit so Sachen. Bei Gone Home war das zum Beispiel, oh, da spukt's in dem Haus. Bei Firewatch ist es, oh, was geht da eigentlich ab in dem Wald? Verfolgt dich jemand oder so? Und so weiter, ne? Spoilerwarnung jetzt schon mal, ne? Am Ende kommt's bei beiden Spielen raus, dass du die ganze Zeit an der Nase herumgeführt worden bist, ne? Auf einmal ist dieses ganze Narrativ, was über Stunden aufgebaut worden ist, einfach weg. Ja, am avantgardistisch. Also, am avantgardistischsten bist du, wenn du gar keine Regeln einhältst. Also ich meine, es ist ja, so eine Regeln einhält und einfach dann sozusagen was aufzubauen und es dann einfach wegzuschleudern und dann rumzuheulen, dass jeder Scheiße fand, weil du sie so an der Nase rumgeführt hast. Ja, also das Ding bei solchen Enden ist ja halt immer, wenn du an der Nase rumgeführt wirst und dann dreht sich quasi die Kamera, du siehst alles aus einem anderen Blickwinkel, das kann schon cool sein, aber in dem Fall ist es halt eher so ein echt jetzt, weißt du? Weißt du, wo es cool gemacht ist, zum Beispiel wie bei The Sixth Sense. So, Bruce Willis war die ganze Zeit tot. So, das ist so, weißt du, denn so ein Ende, das alles umwirft. So, weißt du, aber nicht, dass irgendwie, das spukt im Haus und dann am Ende, nee, sie war doch lesbisch. Ja. Darum ging es. Sagst du jetzt hier nicht Deus Ex? Hallo, was ist los mit dir? Ich dachte, du bist Gamer. Ich suche ein gutes Beispiel. Ganz kurz zu einem Artikel, das ist so mein größter Kritikpunkt, den ich damit habe. Und den habe ich die ganze Zeit, wenn ich irgendwas Akademisches über Videospiele sehe. Ich habe da, glaube ich, auch mal ein Video darüber gemacht. Und das ist diese, wie soll man sagen, 50% der Frauen spielen Videospiele. Und das hört man ja die ganze Zeit, keine Ahnung, wie ihr euch damit beschäftigt habt. Und das ist wirklich, muss ich ehrlich sagen, das ist, weil daraus wird ja immer so gezogen, hey, jetzt haben wir 50% Frauen, also brauchen wir auch 50% Dings-Hauptcharaktere, die weiblich sind und so eine Scheiße. Und dabei wird halt nie gesagt, erstens mal, wie viel spielen Frauen eigentlich? Was spielen sie überhaupt? Mhm. Und genau. Auf welchen Geräten zum Beispiel? Genau. Bei und diesen Umfragen werden ja zum Beispiel Smartphones und so mit eingerechnet und ja. Genau, es spielen jetzt schon mittlerweile, also Frauen haben natürlich gerade durch den Smartphone-Markt und den Konsolenmarkt, ich glaube 2006 oder 2007 wurde der PC-Markt das erste Mal, also der Gaming-Markt, übertroffen. Und da fing es halt sozusagen an. Und ich meine, wenn man ein Spiel macht, ja, wie jetzt, keine Ahnung, GTA oder The Witcher, ja, das sind Millionenprojekte, die wollen ja auch letztendlich damit Geld verdienen. So, wen will ich triggern? Die das als Hobby betreiben, wirklich krasses Hobby, ja. Die Leute, die auch einen Steam-Account haben, sage ich mal, und nicht nur 2-3 Spiele. Oder also die, die es wirklich in der Nutzungsintensität wirklich ganz oben sind, oder nur die kleinen da unten. Natürlich nimmst du die krass Videospiele konsumieren und die sind halt. Und da gibt es auch starke Korrelationsbeispiele, die habe ich auch in meiner Recherche rausgefunden, weil das so ein bisschen meiner Bachelorarbeit kommt. Da sieht man halt, die halt am meisten spielen, sind halt immer noch Männer, ja. Und ich hatte es zum Beispiel mit dieser einen Game-Designerin, wo ich neulich wieder ein Video machen musste, ja, weil sie mir irgendwie Sachen vorgeworfen hat. Ich hatte davor auch mal mit deren E-Mail-Austausch, also Monate davor wegen dieser GDC-Scheiße da, und den Tänzerinnen. Und dann schreibt die mir auch so, wusstest du, dass in Halo 4 20-30% der Spieler Frauen sind? Ich schreibe halt dann zurück, ja, in der Summe ja, aber das sind nicht die, die am meisten spielen, ja. Und die checken es einfach nicht, weißt? Das ist so, wie wenn ich sagen würde, keine Ahnung, wir müssen die Rennfahrerbranche besser für Frauen machen, weil 50% der Autofahrer sind Frauen. Weißt du? Ja. Also, wie dumm sind die Leute? Ja, das ist. Das Ding ist aber auch, ich hatte auch mal das Gegenargument, lese mich kurz, bei meinem Smartphone-Markt, da kann ich dann manchmal so das Gegenargument, als ich dann gesagt habe, ja, bei diesen 50% Frauenspieler, da ist ja auch der Smartphone-Markt im Begriff. Und dann kam immer das Gegenargument von manchen, ja, ich würde ja diesen Smartphone-Markt ein bisschen zu extrem betrachten, dass das so viele Leute werden. Da habe ich, dann mache ich immer gerne das Gegenbeispiel. Guck dir alleine an, wie oft sich Minecraft Pocket Edition im Vergleich zur PC-Version verkauft hat. Das ist ein Meilenvorsprung. Das hätte ich nie erwartet, ja, aber als ich das gesehen habe, dachte ich, bam, Alter, wow, was? Hast du da gerade die Zahlen im Kopf? Weißt nein, du, das geht in die Millionen, Alter, in die Milliarden. Ich habe noch einen kurzen Punkt auf zu den Walking Simulatoren. Also das, was ich hier einblende, das war ein Vortrag auf einer Editorenkonferenz, wo Editoren von verschiedenen Zeitungen zusammenkommen und dann haben sie, meinten sie hier, dass es News Games gibt. Also dass diese neuen Spielemacher, diese Walking Simulator-Macher, Spiele für News machen könnten. Und was mich immer ankotzt, wenn du einen Walking Simulator hast, du hast dann hier jetzt ein paar verschiedene Spiele. Hier ist eins, das ist eins, das ist eins. Das würde ich jetzt aber nicht als Walking Simulator bezeichnen. Also. Und die haben all diese Spiele in ihrem Vortrag erwähnt und das erste Spiel ist ein Kumpel von denen, die NR Entropy, also das, was jetzt eingeblendet ist, was ein HTML-Skript ist, was ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde dauert, das herzustellen, wenn du das von Hand programmierst. Und die anderen, das sind dann tatsächlich, da ist dann tatsächlich noch was dahinter. Das ist dann schon auch mit Story und allem, aber halt irgendwo eine Schöpfungshöhe. Und mich kotzt es an, dass du jedes Mal einfach spezielle Leute pushen tust, die halt im selben Segment sind, die du halt kennst. Und das kotzt mich einfach nur an. Ich finde es immer wirklich, wie Stanley Parable auch da immer vorgeworfen wird, obwohl Stanley Parable so ein Spiel ist. Was gibt dir da eigentlich dem Entwickler so viel, sage ich mal, Props? Das Spiel lebt nur wegen dem Voice Actor, wegen seiner Aussprache, wegen seinem Akzent. Und der Witz ist doch gerade das Ding, guck dir doch einfach zum Vergleich in das zweite Spiel, was der Typ gemacht hat. Das hat kein Arsch gejuckt. Mehr. Es geht auch doch gerade bei Stanley Parable, das versteht doch ein Casual Gamer gar nicht. Also du musst für dich, um den Spaß zu haben, doch eigentlich schon mal so deine 3-4 Shooter gespielt haben. Und das allgemein Videospiel, das Spiel macht ja so ein bisschen so einen Witz daraus aus diesem, ne, dass du ein Ziel hast und so. Ja, ja, aber das gibt doch, also das verstehe ich gar nicht, weil das ist doch eigentlich Core-Publikum. Ja. Ich finde, wenn ich das schon sehe, Computerspiele sind Kulturgut und trotzdem oft frauenfeindlich. Das könntest du über jeden Maler und Musiker damals sagen. Eigentlich können sie auch sagen, trotzdem sind sie oft menschenfeindlich, weil du bringst halt sehr viele Menschen um. Ja, eben. Ich meine, wenn ich Battlefield zock oder, keine Ahnung, Call of Duty, da kommen ja keine Scharen von Frauen entgegen, ja. Also ich habe, glaube ich, ja, nur einen Holocaust an Männern. Gott, ey, ich weiß gar nicht, wie oft wir diese Debatte schon geführt haben. Ja. Das war jetzt hier diese typischen Sarkisien-Argumente, die da jetzt wieder angebracht werden. So, ja, das war jetzt hier ein Vortrag an der Uni Leipzig in dieser Woche. Wo die Spielhelden sind Idole, wie es früher Boybands waren. Ja, und die behaupten dann hier halt eben, die GEMA-Affäre hätte dann gezeigt, dass die Videospielbranche ein Frauenproblem hat. Blablabla, Nita Sarkisien, blablabla, Kulturgut, blablabla. Wir machen eine Debatte. Hasskampagne, ja. Ging es nicht um in der Überschrift noch über Homosexualität? Jetzt willkommen im Internet. Ich weiß nicht, warum die Leute es nicht checken, ey. Also. Ich ja, meine, wie viele Politiker haben schon so viel Scheiße abbekommen, gerade so Republikaner, wenn die irgendwie, keine Ahnung, gegen, was weiß ich, gegen Homosexuelle oder so ein Wahlkampfvideo machen, auf YouTube hochladen. Die Leute werden zu Tode gehasst, aber dann ist es irgendwie in Ordnung. Irgendwie, da regt sich keiner drüber auf. Aber wenn es irgendwie eine Frau ist, die sich selber als links bezeichnet, dann gibt man denen auf einmal so eine Art Legitimierung. Irgendwie. Aber deswegen haben die SJWs meiner Meinung nach auch versucht, das gerade im Gaming hinzukriegen, weil sie wussten, der Rest der Gesellschaft wird den Leuten da nicht helfen. Ja, die haben es ja über die Jahre überall versucht, sind überall gescheitert und deswegen, also man merkt ja so langsam, also für mich hat der diesjährige E3 gezeigt, die haben auch bei uns gescheitert, sozusagen. Ich meine, Anita Sarkisian war ja gleich direkt getriggert, oh, es gibt wieder weniger Frauen, es ist alles wieder scheiße. Ja, das war Gamergate, ja. Naja, ist die Frage, ob die das jetzt sagt, weil sie es wirklich so sieht, oder ob sie das jetzt sagt, so nach dem Motto, ja, hier müssen uns noch viel mehr Geld geben und mehr Stellen schaffen und so ein Zeug. Weil wir haben ja viel erreicht, aber es gibt noch so viel zu tun. Ja, oder ob sie es einfach sagt, um im Gespräch zu bauen. Was hat sie erreicht? Ja, was sie erreicht hat, war, dass sie einen extremen Riff das ist, ist schon wieder, ey, weißt du, es ist noch so viel, ja, weißt du, jedes Mal derselbe Scheiß irgendwo, ne, ja, der Feminismus hat schon viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun und ja, die Aufklärung von Sarkisien hat viel erreicht, aber es gibt immer noch viel zu tun, jedes Mal dieselben Argumente, ja, aus derselben Ecke, Gott. Ja. Gamergate ist der Grund, warum der Feminismus noch viel mehr erreichen muss. Ja, so ist es. So ist es. Man hat es ja auch mit den Doom-Entwicklern auch gemerkt, so kurz bevor der Doom auch so rausgekommen ist. Ne? Die haben ja auch immer so ganz witzig, denn wenn Anita Sarkeesian irgendwas gesagt hat nach der E3-Präsentation und so ist. Ja, die hat sich ja total über die E3 letztes Jahr für über Doom, glaube ich, aufgeregt. Ja, und danach haben die Entwickler ja irgendwie so auch so ein bisschen Witz darüber rumgewitzelt und so, weißt du? Das ist halt so, dass der Trops ist gelutscht, die lassen sich nicht mehr ihre Kunstfreiheit von denen einschränken. Kurz drauf haben sie ja dann auch den Macintosh aus der Serie raus. Weil ich glaube mal, dass der so ist, dass die Videospielindustrie es versucht hat, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, als sie dann aber gemerkt haben, okay, die wollen nur immer und immer und immer und immer und immer mehr, haben sie es halt wieder sein lassen. Und das kotzt jetzt eine Sarkisien an. Na, deswegen macht sie jetzt auch über, keine Ahnung, was, so historische Figuren. Was ich teilweise auch gar nicht verstehe, weil da historische Figuren drin sind, die von gerade so die Schriftstellerin, die schwarze Wells, oder wie die nochmal heißt, weil anscheinend nicht über die geredet wird, aber von der Uni kriegst du gleich von denen mit. So, hä, was labert die eigentlich? Anita Sarkeesian hat mit Musik probiert, hat nicht funktioniert, hat es mit Games probiert, hat teils funktioniert und jetzt geht halt das nächste Ding. Mit Weihnachts. Und hat halt auch in ihrer neuen Serie hat sie eine chinesische Piratin als historische Figur und es gibt eine Quelle, die sie zweimal beim Namen nennt. Und das ist ein Buch, was von dem Geschäftsmann geschrieben worden ist. Das ist historisch einfach Müll. Du kannst nichts nachweisen und alles erfinden. Weißt du, keine Ahnung, es ist nicht historisch. Also, ich habe das Buch so. Ganz kurz, nur um auf den Artikel zurückzugehen. Ganz unten im letzten Abschnitt schreibt er zum Beispiel, und das ist sowas, was mich ein bisschen ankotzt, wie er halt Person sozusagen betitelt. Bla bla bla, wo ist das nochmal? Personen wie Anita Sarkeesian, Zoe Quinn und Brianna Wu, nicht nur progressive Aktivistinnen. Regressive. Da weißt du, da liest du schon so, ah, okay, das sind ja die Guten. Ja. Und das ist halt sowas, der Artikel ist an sich gut geschrieben, also muss man ja sagen. Und er ist sehr differenziert und die Quellen sind auch, also ich habe mir jetzt nicht alle angeguckt, aber die meisten sind schon, passen gut dazu. Aber es macht schon eher einen Eindruck, als wenn das so darüber geschrieben worden wäre, als eine Person, die es gar nicht miterlebt hat, mehr oder weniger. Weißt du, wie ich meine? Ja. Der nur so, ah ja, Gamergate ist das und das. Oh, das ist ja schlimm. Okay, wenn es im Spiegel steht oder was weiß ich, dann wird das ja schon so sein, weil das Narrativ ist ja bedient. Und das ist halt... gut, aber ich meine, auf den ganzen großen Seiten waren es ja eigentlich nur Opinion Pieces. So. Ja, klar, also da hat ja niemand... Es ist halt für einen Wissenschaftler, muss ich sagen, da musst du wirklich aufpassen. Weil wir werden immer so, gerade was Feminismus angeht, viel, was in der Geschichte geschrieben ist, ist halt im Nachhinein von einem Mann geschrieben worden und auch zum Beispiel, da werden halt dann Frauen, die eigentlich viel erreicht haben, die werden dann halt nicht genannt und dann kommt es irgendwann später raus. Und deswegen werden auch wir bei den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften immer darauf getriezt, guck dir so viele Quellen wie möglich an und kritisier die auch. Und also da muss man halt aufpassen, weil sonst bedient man Narrativ, das vielleicht gar nicht stimmt. Und genau das wird in dem Artikel leider wieder gemacht. Und das halte ich für unseriös. Also da sind so viele, sage ich mal, Schwachstellen einfach, da kannst du einfach überall angreifen. Ich habe ja danach auch nochmal mit einem Demokratieforscher, der war glaube ich auch aus Göttingen, auf Twitter ein bisschen diskutiert und der war der Meinung, der Artikel sei eigentlich neutral geschrieben und ich habe auch gesagt, das war doch der Autor, oder? Nee, das war nicht der Autor. Der Autor hat sich nur mal kurz eingemischt und hat gesagt, er will sich da bewusst aus der Diskussion raushalten. das an, der war irgendwie, ich habe keine Ahnung, der, ob vielleicht hat er ihm geholfen oder so. Er kam mir auf jeden Fall vor, als hätte er irgendwie einen Grund, das zu verteidigen. Nee, das der war auch der Autor. Nee, das war nicht dieser Jöran. Der ach so, du hast mit dem, ja, mit dem Fettsack da geschrieben, keine Ahnung, weiß nicht. Oh, der ist auf jeden Fall hier Demokratieforscher, steht in seinem... Nee, der bei dem anderen steht... jetzt bin ich hier am Suchen. Das war jemand anders. Also der weil der Jöran Dingenskirchen, der hat sich auch zu Wort gemeldet, der meinte aber danke für die Kritik, aber in die Diskussion will ich mich erstmal nicht ein... Ach, der Christopher S., mit dem du geschrieben hast, da, ja, okay. Aber der war auch so, nee, das ist doch alles ganz neutral und so und in die Materie habe ich mich jetzt nicht eingearbeitet. Und der Höhepunkt war dann, als ich irgendwie, warte mal, wie war das denn? Ja, ich meine, der kommt ja selber aus Göttingen, also ich denke mal, der wird ihn kennen. Ja, also ich habe dann geschrieben, irgendwie informierten Lesern, für nicht informierte Leser entsteht mal wieder das Bild, Nerds regen sich über Frauen auf. Aber und er sagt dann, ja, aber das ist ja nur die Illustration eines soziopolitischen Debattenphänomens. Und ich sage, ja, aber auch die Illustration sollte doch möglichst wahrheitsgetreu sein. Und dann fragt er sich ja doch so, entschuldigt mit, ja, aber in den Fußnoten habe ich es ja noch mehr erläutert. Kein normaler Leser guckt sich die Fußnoten an, du Affenhirn. Und die Antwort auf meine Frage nach einer wahrheitsgetreuen, faktengetreuen Darstellung war dann, ich habe meine Probleme mit Begriffen wie Wahrheit und Fakt und halte es mit Meinung und Haltung. Also der ganze Anne Wiezorek-Kram von vorhin auch wieder. Ja. Und er sagt dann auch noch, das ist aber bei mir, glaube ich, eine Berufskrankheit. Haha. Ja. Also wie will denn jemand auch ernst genommen werden, wenn er mir sagt, er hält nichts von Wahrheit und Fakten und er hält was von Meinung und Haltung? Das ist für mich, ein Wissenschaftler ist nicht zuallererst jemand mit einer Haltung. Ich bin übelst ausgerastet auf diesen Pastard, ne? Da musste ich mich echt zurückhalten. Ja, deswegen ja, auch diesen Scheiß Meinung ist ja, Fakten sind ja auch nur eine Meinung. Ey, wie behindert bist du in deiner Scheißbirne eigentlich? Was mich da dran halt eben gestört hat, ist schon hier halt eben dieses Ding mit von wegen so, ja, es gibt ja, geht mal die Bewegung und dann die ganze Debatte und so weiter und so fort. Aber eigentlich hat der Thilo hier dem das schon ganz gut gesagt, weil das war ja auch so ein Spruch, der da drin war von wegen, die ganze Bewegung wäre irgendwie homophob und so ein Zeug. Ja, rassistisch, bla bla bla. Er hat gleich angeschrieben hat und gesagt hat, ja, ich glaube, dazu habe ich aber auch eine Antwort gemacht, aber auf mich Gamer hat bewegen, würde mich als schwulen Gamer-Unterstützer interessieren. Und das hat er dann hier abgelenkt mit so nach dem Motto, ja, es ist ja die Bewegung und die ganze Debatte und bla bla bla. So, als ob das aber weder die Bewegung noch die Debatte sind rassistisch oder homophob. Ja. Warum also, sollte sie das über... Ich verstehe auch gar nicht, warum. Hä? Nein, das ist einfach nur dieser intersektionale Gedanke. Ihr seid gegen eine Frau, also seid ihr auch Rassisten und Homophobe, ist doch klar. Da werden halt einfach alle Buzzwörter rumgeworfen, nur weil einer da, weil das immer wieder so ein Idiot ist, der sich noch nie mit Schandkultur auseinandergesetzt hat und nicht checkt, dass Faggot und Fag einfach nur mal überall drangehangen wird, dann sieht er da einen Tweet, wo dann steht irgendwie so... weißt du, irgendein Wort und Fact mit dran gehangen, oh, die Homophoben, so alle Homophob, zack, bumm, ausfertig. Apropos Chance, er schreibt ja auch, dass eine der hauptzentralen Gamergets sei die Website 4chan. Blöd, naja. Aussage, Alter, das kann doch nicht sein, dass du Quellen aus dem Oktober 2014 liest, ja, und dann nicht mal verfolgst, was da überhaupt passiert ist. Habe ich ihm ja auch getwittert. So, als wenn das aber die sind, 2014 die sind, gewesen ist, den einen Monat, oder was, Alter? Das ging 2 Jahre, du Affenhirn. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, weil dann würde er ja jetzt nicht irgendwie, obwohl er schon so ein bisschen die Vergangenheitsform öfter mal benutzt, auch wenn ich mich recht erinnere. Also, ich habe das ja miterlebt und über Gamergate wurde gesprochen. Also, da hieß es ja eh noch nicht Gamergate, sondern das war dann noch Five Guys. Genau, Five Guys. Und das ging vielleicht 3-4 Tage, bis das komplett auf ganz 4chan gebannt war. Und dann kam ja der erste Exodus nach 8chan. Und da, bevor 8chan sich überhaupt da angeboten hatte, ja, da war erstmal Twitter, ne? War also die Notlösung, ja. Ja, und das wird also, gerade, also das 8chan-Geschichte sollte man auch schon einfach wissen, wenn man einen wissenschaftlichen Artikel drüber, dann... Das ist ja das Lustigste, er hält sich für einen Wissenschaftler, aber... Ich meine, es wird doch die Möglichkeit geben, bei ihm Google zu benutzen. Da gibt man Gamergate und Timeline ein und dann guckt man mal, was man kriegt und dann arbeitet man sich da mal entlang. Aber einfach nur zu sagen, Ja, hier im Spiegel steht, die sind auf 4chan, dann sind die wohl auf 4chan. Ja. Ja gut, 4chan kennt man halt, weiß ich nicht, ja. Keine Ahnung. Also. Ja, aber ich meine, meine Tante ist auch auf einem nicht auf der Titanic über den Atlantik gefahren, ne? Nur weil man die Titanic kennt und das andere Schiff halt nicht. Also da muss man halt. Ja, eben. Diskriminier doch mal nicht. Vor allen Dingen, Schiffe haben alle Frauennamen. Also ich finde das sehr frauenfeindlich von dir, was du hier gerade sagst. Ist es nach Randy Harper benannt, das Schiff, oder was? Stille. Hat er jetzt so weit hergeholt, oder was? Der war schlecht. Lösch dich. Sofort. Das ist deine Internetkarte verspielt. Scheiße, Level 1er. Weg, raus. Patreon. Sally, wie kommst du eigentlich dazu, Gender Studies zu studieren? Nee, ich studiere nicht Gender Studies. Also, keine Ahnung, da würde ich mir lieber einen Kopf schießen. Also jetzt schwitze ich aber gerade so ein bisschen. Zum Glück hat er einen Kopf schießen gesagt, nicht? Ich habe die Luft springen. Nee, aber das ist halt Teil, ich meine, ich studiere Master American Studies. Und da hast du halt viel, das ist halt kulturwissenschaftlich einfach, und da hast du halt viele Sachen, die ich mir zum Glück auch aussuchen kann. Und Videospiele, ich denke mir halt so, ja, warum soll ich über was schreiben, was mich nicht wirklich interessiert, wenn ich auch nicht über mein Hobby schreiben könnte. Was ja, halt teilweise stimmt. Auch ziemlich schwer ist, muss ich sagen, weil ich meine, man muss sich nur die ganzen Quellen angucken, die ich kriege. Also ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr euch damit irgendwie dafür interessiert, da gibt es ein ziemlich geiles Buch, das heißt Game Studies, aktuelle Ansätze in der Computerspielforschung zum Beispiel, was gar nicht komischerweise gerade jetzt bei dem Artikel zum Beispiel vorkommt, weil das ist eigentlich so die Creme de la Creme gerade von Game Studies. Ja, jetzt habe ich einfach losgelabert. Was war nochmal die Frage? Ja, wie du ans Thema dran gekommen bist, also dass du aus einem akademischen Level sozusagen dich mit den auseinanderzusetzen, weil da bin ich immer fasziniert, weil normalerweise sehe ich da nicht so oft irgendwie ein kritisches Denken, eher ja. so ein Aufsaugen wie ein Schwamm, und ich meine, natürlich sollte man in der Universität lernen, sich erstmal selber weiterzubilden, aber oftmals ist es einfach so eine kritische Denkhaltung. Ich glaube, was ich einfach nur fragen will, ist, was war der Anreiz und welcher feministischen Kommune gehörst du an? Genau. Also der Anreiz selber, also es war halt ein bisschen komisch, weil ich wusste ziemlich lang nicht, über was ich schreiben soll. Ich dachte halt immer so, ja, fuck, jetzt muss ich über irgendeinen Blödsinn schreiben, über eine Literaturrecherche halt. Und irgendwie letztendlich kamen mehrere Sachen zusammen, und ich habe halt mal meinen Dozenten gefragt, weil ich hatte auch Glück, weil bei mir in der Prüfungsordnung steht, im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen, wo halt wirklich klar definiert ist, über was man schreiben darf, steht bei mir einfach drin, ja, sie können über was schreiben, aber der Prof oder die Professorin muss halt aus der Amerikanistik sein. So, das war halt letztendlich. Und da ist halt mein Hobby einfach. Und weil diese ganze Kritik, die man sieht über Videospiele, gerade so die, ich sag mal, feministische Gender Studies Beobachtungen, schon immer aus einer gleichen Richtung, immer so dieses gleiche Narrativ haben. Weißt du? Immer dieses, oh, eine Frau hat einen Ausschnitt an, das ist sexistisch. Und es wird auch nicht definiert, warum es sexistisch ist. Für wen ist es überhaupt sexistisch? Weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr von der Story gehört habt, von den Plakaten, Werbeplakaten in Berlin-Kreuzberg, wo man jetzt irgendwie keine Frauen darstellen darf oder so eine Scheiße. Ja, haben wir kurz übersprungen. Weil ich meine, für eine erste Weltfeministin kann das vielleicht irgendwie unterdrückend wirken. Okay, keine Ahnung. Ich finde die Aussage total idiotisch, aber okay. Aber ich meine, für zum Beispiel ein Mädchen aus einer konservativen Migrantenfamilie ist es total befreiend, dass eine Frau sich so zeigen darf. Ja. Und du siehst halt letztendlich diese ganze Feminismuskritik, die du siehst, das muss nicht nur Videospiele angehen, aber das sieht man auch da ganz stark. Das sind immer erste Weltfeministinnen, weißt? Ja, das stimmt. Das zieht sich halt immer durch, und mich kotzt das total an. Und ich merke halt irgendwie, wenn da nicht mal ein bisschen Gegenwind da ist, ja, im akademischen Diskurs, dann ist da wieder ein Narrativ einfach drin und der bleibt dann halt so. Ja. Und das ich finde es auch halt immer wieder wirklich, wirklich beschämt, so, weil ihr dann halt zum Gunsten eines Narrativs so eine Christina Hoff Sommers oder Ayaan Hirsi Ali einfach mal unter den Tisch fallen gelassen wird, ja, weil das ja nicht dienlich ist, wenn du da einen sitzen hast, der dann das auch kritisieren kann, weil er zum Beispiel sich selbst als Feminist bezeichnet, das studiert hat oder da aktiv ist oder so, ja. Die werden gar nicht, ja, die werden gar nicht in Erwägung gezogen oder deren Standpunkte auch, sehr, auch wenn sie sich zu dem Thema äußern, ja, was ich dann auch immer ziemlich lustig finde, ne. Ja, und im schlimmsten Fall, wie zum Beispiel bei der Thomas, wird die dann halt attackiert, ne? Und dann werden dann halt so Schmierkampagnen gestartet, wie zum Beispiel die Wikipedia Page zu verunstalten und sowas, ja. Aber darüber redet dann niemand, weißt? Aber es steht dann, aber es steht dann bei Anita Sarkeesian drin, dass ihre Wikipedia-Seite verunstaltet wurde. Natürlich, und eben. So, ja, aber das, da beschuldige ich auch wieder die Medien, ja, die ganz eindeutig Position beziehen und dann halt eben einseitig berichten, ne? Ja, weil es halt narrativ dienlich ist. Ist halt witzig, weil ironischerweise kritisiert zum Beispiel Anita Sarkeesian dieses Damsel in Distress-Trope, was es ja gibt und viel zu oft benutzt wird, meiner Meinung nach einfach nur daran, dass, ich meine, weil die Spieleentwickler sind halt faul. Die benutzen halt Tropes, die es schon immer gab und die irgendwie funktionieren. Weil du willst halt wie beim Brexit, sage ich mal, für die Wirtschaft, du willst einfach sichere Prognosen, dass es sich auch lohnt und dass du auch ja nichts falsch machst. Weißt? Das Ding ist halt eben, ich glaube, du kannst, also ich sag jetzt natürlich nicht, Spieler sind doof oder so, aber du kannst den Spieler auch einfach überfordern. Der rennt dann in der Umgebung rum und weiß nicht, was er machen soll. Und solche Tropes dienen halt eben auch, sag ich mal, einer flüssigen Spiel, dass du da flüssig durchkommst. Weißt du, wie ich meine? Yeah, dass du halt eben genau weißt, das ist der Böse, das ist der Gute, jetzt muss ich das machen, gut. Und wenn du halt eben irgendwie alle 10 Meter stehen musst, um nachzudenken, was zum Teufel muss ich hier machen, ja, das ist eine Gratwanderung, den Spieler herauszufordern. Und das gelingt nicht immer. Und große Firmen, große Spielehersteller wie EA und so, von denen ja wirklich nur Stangenware kommt, ne, die wagen diese Gratwanderung auch gar nicht, ne? Ich meine, ich tue in Videospielen die Geschichte komplett ignorieren, tue eigentlich immer nur die Umgebungsgeräusche anmachen, damit ich einen Gegner ranpirschen höre, höre nebenher normalerweise ein Hörbuch und tue dann rumballern. Also ich tue die Geschichte, ignoriere ich komplett in jedem Videospiel. Also die interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich eine gute Geschichte hören möchte, lese ich ein Buch. Also es ist, keine Ahnung. Da kann man mal sehen, die unterschiedlichen Ansätze. Ich finde eine gute Geschichte in einem Spiel richtig wichtig, aber das kommt dann wieder aufs Genre an. Zum Beispiel Roleplaying-Games, selbstverständlich muss da was geboten werden. Ja. Und bei Shootern ist mir das komplett egal. Ja. Außer, gut. Kurz dazwischen, ja, Abel, blend mal Chris aus. Niemals. Ich will euch nur ganz kurz was vorlesen und das ist auch aus dem Buch, was ich gerade genannt habe, diese aktuelle Ansätze der Computerspielforschung, weil da kommt auch Gamergate vor ganz am Ende. Ach. Das ist aber nur ganz am Ende, wo es halt um Gender geht und sowas. Eine ähnliche Problematik lässt sich aktuell anhand einer Debatte unter dem Stichwort Gamergate nachvollziehen, die sich unter anderem mit der sexualisierten Darstellung von Frauen in Computerspielen auseinandersetzt und maßgeblich durch die Feministin Anita Sarkeesian angestoßen wurde. Naja. Was hat Gamergate mit der sexualisierten Darstellung von Frauen in Computerspielen? Hä? Es sind doch alles Frauenfeinde. Wo hat Anita Sarkeesian bitte diese Diskussion ins Leben gerufen? Gamergate kommt vor Baldwin, ihr Noten. Das ist die übliche Verkürzung. Die verstehen nicht, dass Anita Sarkeesian die Aufregung genutzt hat, um Rampenlicht für ihr neues Tropes zu kriegen und dass sie deswegen in den Strudel mit reingeraten ist. Ja, genau. Hat im Endeffekt eine Gallone Benzin aufs Feuer gegossen und sich dann gewundert, warum ihre Augenbrauen verbrannt waren. Na, wär's doch mal so weit gewesen, dass die hässlichen Dinge abfackeln. Nein, aber wirklich, ich sag ja, ich bin ja auch ein ganz alter Gamergater, ich war von Anfang an mit dabei und ich muss immer wieder darüber nachdenken, auf welche Art und Weise sich Sarkeesian in diese Diskussion mit eingemogelt hat. Und das war eigentlich nur, weil sie halt eben mit den Leuten interagiert hat und dann kam halt eben Harassment, ja, denn ich bin eine Damsel in Distress, hier ist mein Patreon und mit wem muss ich sprechen, ja. Wem und darf ich Interviews geben? Es gibt ja auch diese Verschwörungstheorie, dass ihre Videos vorher immer in einem gewissen Rhythmus erschienen sind und genau dieses, das dann in den Anfang von Gamergate und das Ende von Conspiracy reingeplatzt ist, ist dann halt vorgezogen worden, lustig. Ja, ja, die, also da gab es auf jeden Fall einige Leute, die das ganz klar für sich genutzt haben. Einige weniger geschickt wie Wu und einige mehr geschickt wie Anita Sarkeesian. Ja, Wu ist ja eh so eine Sache. Da taucht, ist ja diese Woche auch ein Artikel aufgetaucht von jemandem, der das Revolution 60 gebackt hat und der sich ganz bitterböse beschwert, weil das Juni immer noch nicht... Ja, es ist also immer noch nicht fertig. Und wenn man das liest, was der Typ in diesem Artikel chronologisch aufgelistet hat, wie oft das schon verschoben worden ist, wie oft schon gesagt wurde, es ist schon fertig oder wir müssen nur noch hier da die eine Sache machen und dann geht's raus. Wir haben sogar noch neuen Content gemacht. Super. Und das geht jetzt seit anderthalb Jahren oder ja, das so. Ist Bullshit. Das ist Bullshit. Es gibt keinen neuen Content, weil sie hat auch keine neuen Bilder präsentiert oder so. Die Leute haben ständig nachgefragt und dann hieß es irgendwie, endgültig wird das Spiel Ende Juni herauskommen und wir haben heute den 2. Juli und die Leute sind richtig angepisst deswegen. Ja? Also es geht auch um die PC-Version, wollte ich nochmal gerade noch sagen. Und ist ja natürlich klar, dass jetzt halt die Leute fragen, was mit dem Geld gemacht wird. Und tja. Hat sie nochmal extra Geld für ihr Spiel bekommen? Weil ich dachte, den Patreon hat sie nur, weil da Legionen von Trollen ja jeden Tag böse Sachen schreiben und sie jemand braucht, der Vollzeit Leute blockiert auf Twitter. Ach ja, klar, sicher, natürlich. Das hat sie sich auch gleich davon Speedback also, ja gegönnt, ne? Also das ist ihre offizielle Version, warum sie den Patreon hat, damit sie jemand Vollzeit engagieren kann, der sich sozusagen ums Harassment kümmert. Nee, also das Ding ist halt eben, Giant Space Cat war ja zwischendrin mal pleite und dann hat sie aber wieder, sie hat das Studio dann wie quasi wieder aufgemacht und dann halt neue Leute versucht anzuwerben. Scheint anscheinend auch irgendwo geklappt zu haben, zumindest wenn ich jetzt gerade mal auf der Seite mir die Mitarbeiter ansehe. Wahrscheinlich ist das Geld dahin gegangen, aber gut, bleibt immer noch die Frage offen, wo ist der neue Content und warum werden ständig Release-Dates überschritten, ja? Ich habe den Medium ja, Artikel. Aber da kann man der Anti-Gamergate-Seite nicht so vorheben, weil Gamergate-Seite hat ja auch so einen Idioten mit. Wie hieß der Typ? Meinst du Rockstar? Ja, Rockstar, der wurde ja krass von KIA gepusht und das Spiel kam ja dann auch nach ewigen Verschiebungen irgendwie raus und war ja dann auch nur irgendein Scheiß. Rockstar wurde nicht von KIA gepusht, sorry. Doch, aber krass von den Leuten. Also ich bin auch KIA und ich habe den nie gepusht, im Gegenteil. Ich weiß noch genau, da war ich noch im Escapist. Ich jetzt alle Ausnahmen bestätigen geregelt, Note. Ich war im Escapist-Forum damals und dann hieß es irgendwo, ja, der Rockstar will in irgendeine Nachrichtensendung oder zu irgendeinem Interview und ich habe gesagt, was? Der Idiot? Und da war noch, das war irgendwie im September oder so 2014. Und ich kannte den nur von Twitter und dachte, was für ein Idiot, den kann man doch nicht öffentlich sprechen lassen. Und genau so war es ja auch. Ja, ich war ja dann Aluhut par excellence. Sargon hat doch auch noch einen Rohrkrepierer. Ich wollte nur mal noch ganz kurz, jetzt um das Thema abschließend zu sagen, auf der Website steht immer noch, dass Revolution 60s PC-Version im Oktober released wird, allerdings 2015. Ich hab den Medium-Artikel zu dem Thema, den ich eben erwähnt habe, hier auch nochmal in den Chat gepackt bei uns. Du kannst den ja auch mit in die Quellen tun, Abel. Lui. Ja, also das war so der Gamergate-Schlenker. Aber kann ich noch kurz von meiner Story erzählen, was mir neulich wieder passiert ist auf Twitter mit dieser Game-Designerin? Ist da schon wieder? Hast du letzte Woche schon wieder Ärger gehabt, oder was? Ja. Wir sind mit dem Thema jetzt eigentlich durch. Jetzt ist eigentlich so Shitposting, aber da kann jeder noch. Ah, okay. Ja, nee, also ich will jetzt hier nicht sagen, dass wir mit den Themen durch sind. Ihr habt noch was. Also ich. Nee, erzähl ruhig. Also. Nee, aber ihr wisst ja die Sache mit dem, mit dieser Game Jennifer Scheuerle. Ja, also ich werde den Namen jetzt nicht in den Mund nehmen. Weil ich musste das Video, das ich über sie und Notch gemacht hatte, hat sie löschen lassen. Ja. Also hast du auch nicht zurückgekriegt, oder was? Nee, konnte ich nichts machen. Ich hätte es editieren können irgendwie, aber ganz ehrlich. Ah, ja, jetzt. Mhm. Ich habe hier mit Screencap da, ey, die hat ihren Namen auf Twitter öffentlich und wenn ich rumscroll, hätte ich jede Bruchsekunde den Scheiß irgendwie ausblenden müssen. Also es war totaler Blödsinn. Wieso? Aber es ist doch, du kannst es doch eigentlich so mit counter mit, ist ja Person der Öffentlichkeit, die sich auch öffentlich im Internet darstellt, und deswegen hast du ja eigentlich ein Recht darauf. Rechtlich gesehen ja, aber nach YouTube-Regeln ist das ist den Scheiß egal. Ich habe dann YouTube auch zurückgeschrieben, hey, Paragraph bla bla bla bla bla bla, das können sie nicht löschen lassen. Und da kam nur so zurück, in den YouTube Privacy Guidelines steht das und das drin. Schönen Tag noch. So geile Antwort. Ja, ja, das so ist einfach nur, um dich halt stumm zu stellen. Ne? Ich meine, du kannst ja auch, den Stress musst du dir halt nicht machen, aber wie gesagt, rechtlich könnte man dagegen vorgehen. Naja, ich wollte fragen, auf welcher Grundlage hat sie das Ding halt eigentlich blocken, also lassen? Hast du da irgendwie Material von ihr gezeigt oder was? Ich meine, selbst wenn im Endeffekt, wenn es so um erklärende Videos geht, ist das ja eigentlich erlaubt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also es hat ja, ich meine, wir haben es ja letztes Mal, ihr habt ja selber gesagt, ich war total neutral in dem Video, ja. Und es hat damit angefangen, dass die wollte halt diese Suchergebnisse löschen lassen von ihren Fans und die halt dafür, hey, klick nur auf die guten Sachen und nicht die so Gamergate-related sind oder was für ein Blödsinn die sie da wollte so, sie wollte sozusagen jegliche Kritik oder böse Worte gegen ihr aus den Google-Searches raushaben. Mhm. Und dann habe ich halt geschrieben, hey, es gibt bei den bei der EU dieses Formular, wo man Recht auf vergessen hat, die löschen die Suchanfragen. Daraufhin hat sie mich leicht beleidigt und ein Fan von ihr, irgend so ein, keine Ahnung, so ein 23 Chromosomen-Paaren, der hat mich richtiger AirPods-Lock-Kacke. Ja, so richtig hässlich. Und der hat mich dann auch total beleidigt. Und dann habe ich mich halt aufgeregt wegen dem Video, habe ihr geschrieben, hey, was, wie war das nochmal? Ja, dass ich es unmöglich finde, wie sie sich verhält und was das soll. Und daraufhin hat sie mir geschrieben, und das ist total geil, ich habe sie in dem Video beleidigt anscheinend, hat sie mir vorgeworfen. Also, you used content without consent, weil auch totaler Blödsinn, weißt? Es ist ein öffentlicher Raum, Alter, was? Nein, er hat sie content geraped, ohne consent. Und dann hat sie noch geschrieben, you said that I had sent my followers after him to harass him. Hat sie nicht eine Dirt-Reply oder eine Erwähnung gemacht? Ich meine, dann ist es ja eigentlich schon so. Ja, die Aussagen, also dass ich sie beleidigt hatte und dass ich anscheinend gesagt hätte, dass sie geschrieben hat, hey, geht alle auf Notch los. Dann habe ich so ein 1-Minuten-Video gemacht, wo ich einfach die Aussagen widerlegt habe, weil im Video sage ich das nicht. Es kam nichts von ihr zurück, gar nichts. Die hat sich total, da werden Thesen aufgestellt und dann wird die Schnauze gehalten und ihre ganzen scheiß White Knights, die ihr folgen, die fressen es halt einfach auf. So, die kann ja nichts Falsches sagen, weil sie ist ja eine Frau. Das Beste war, sie hat dann, also bevor ich das Video gemacht habe, sie hat mir dann geschrieben, ja, Falschaussagen sind sehr gefährlich für dich, vor allem als Akademiker, weil es deine Integrität schadet. Aha. Alter, und dann dachte ich mir so, ich war halt auf Arbeit und dann kam ich halt nach Hause und hab das halt Video gemacht und hab's nur gepostet, ja. Und dann kam nichts zurück. Also so viel zum Thema Integrität und Falschaussagen. Also wie kam nur so Blödsinn? Ich verstehe. Muss ich irgendwas überlegen, wo sie dann doch wieder im Recht ist, irgendeine billige Scheiße. Ja, aber sie hat dann geschrieben, ich habe nicht über den Impower Balance gelabert, weil Notch hat halt 2,7 Millionen Follower und sie hat irgendwie alle bösen Tweets gezählt, 4810. Und dann und in dem Video ging es nicht darum, wie viel Beleidigung du gekriegt hast, ja. Ich meine, leg dich halt nicht mit Notch auf Twitter an, wenn du nicht willst, dass er seine Follower und hier irgendwie eine Dot Reply oder so eine Erwähnung. Notch erwähnt jede mögliche, die ihn kritisch, also hat. Ja. Du siehst es ja an Notch, der hat andauernd, dass er welche, die ihn kritisch beleidigen oder irgendwas. Ne? Das außerdem, und außerdem. Martha Dier macht das ganz genauso, ne? Nur mal so als Anmerkung am Rande. Macht das nicht anders. Zur Zeit von Gamergate, ne, wo das richtig aufgeblüht hat in 2015, wie oft hatte ich das von Anti-Gamergate-Spasten, dass sie da ihre 1000 Leute auf mich gehetzt haben. Alter, was ich da manchmal meine Inbox erhalten habe. So von wegen, dass ich verdient habe, geraped zu werden und so, weißt du? Und dass ich ja nicht wirklich schwul sein könnte und so, weil ich ja für Gamergate bin und so eine Scheiße, weißt du? Ja, aber ich meine, jetzt sehen wir uns doch mal ganz, weißt du, ganz nüchtern die Folgen an. Was zum Teufel ist denn jetzt das scheiß Problem, dass sie 3 Tage ihren Twitter-Account nicht benutzen konnte oder was? Ja. Ich meine, im Großen und Ganzen, wenn du dich mit Notch anlegst und der kriegt ja wirklich jeden Tag von solchen Leuten irgendwie einen von Latz, ja. dann kriegst du halt dementsprechend auch einen zurück und der Typ ist nun mal immer noch beliebt, der hat Millionen von Followern. Ja, natürlich fällt denen das auch auf, wenn er eine Diskussion mit dir hat. Ja, das ist auch ganz, weißt du, dafür ist, das ist Social Media, verdammt nochmal. Ja, ich verstehe dieses Verlangen eines Safe Space nicht, ja, weil auf Social Media herrscht nun mal auch ein öffentlicher Raum, ja. Und da kannst du nun mal einfach nicht verlangen, dass die Leute dich in Ruhe lassen, wenn du was Kontroverses oder Polarisierendes schreibst, ja. Und wenn oder du da auch nur irgendwie den Lieblingsprogrammierer anschreibst. Der halt ein Held von vielen Menschen ist, sag ich mal, ne? Die werden dann auch wütend, sag ich mal. Du musst halt wissen, dass du publizieren tust, wenn du tweeten tust. Das Ding ist halt eben, es gibt auch genug Leute. Ja, Mann, es gibt auch genug Leute, die das auch absolut absichtlich machen. Die suchen sich irgendeinen raus und pissen den an, weil sie genau wissen, dass die Leute halt eben darüber reden. Ja, eventuell springt noch irgendwo ein Artikel raus oder ein paar Blog-Einträge und so und schon hast du so ein bisschen Fame-Wille. Ja, es gibt so Leute. Wenn du das auf Twitter machst, wenn du dann auf Twitter so ein Notch anschreibst, dann willst du, dass sie auch auf die Aufmerksamkeit von dieser Reichweite. Ja, eben, ich meine, mit welcher Intention schreibst du denen an? Du kannst ihm doch auch eine E-Mail schicken. Ja, und die Leute, die YouTube-Videos machen, die tun sich doch zum Teil vorher anschreiben, hey, ich mache ein Call-Out, sei mir nicht böse, ich brauche mehr Follower, weißt du. Das ja, ist oder doch, so. Weißt du, das da gab es doch mal mit, wie hieß der, Boogie irgendwie, Boogie-Gate, dass er irgendjemanden angeschrieben hat, bevor er ein Call-Out gemacht hat, und dass das halt Standard ist, nach einer bestimmten Größe. Guck dir YouTube derzeit an mit dieser ganzen Exposed und dies und das und ja. Geschichte, weißt du, das ist ja jetzt so eine richtige Kultur, dass die ja gegenseitig sich Drama machen, um mehr Follower alle gegenseitig zu haben. Ja, klar. Naja, auf jeden Fall, was ich gerade noch eben sagen wollte, ist ganz einfach, wenn du den Notch anschreibst, hast du ja eine Intention. Du rufst ja nicht einfach raus und denkst dir irgendwo, keine Ahnung, kommt eh nichts zurück oder so. Ja gut, bei großen Accounts kann man das eventuell schon mal denken, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass der antwortet. Ja, was machst du dann? Ja, wenn du dann denkst, mit der Situation wäre ich überfordert, dann lass es doch sein. Dann schreib doch nicht. Ja. Ja, das ist ja immer so bei diesen Leuten. Die denken sich so, den bezwinge ich jetzt und wenn es dann nach hinten losgeht, dann oh nein, ja. Ich bin ein Opfer, ich bin ein Opfer, der große böse Mann hat mir was getan. Und das ist ja dieses Bild mit Sarkisien, wo sie halt, sag ich mal, sozusagen ne, eine Schippe voller Scheiße, sag ich mal, ins Internet schippert, ne? Und dann kommt ganz viel Scheiße zurück und dann, oh, Harassment! Ja, genau. Aber irgendwie, ich finde es halt total ironisch, weil die halt immer so tun, als wenn sie so progressiv sind und die wollen alle diese Rollendarstellung halt weghaben. Aber letztendlich halt. Die fallen einfach wieder in die Rollen zurück. Ja, die leben davon, sonst wird ja keiner davon hören. Deswegen heißt ja auch White Knight, weißt du? Das ist vor allem die Männer, die denn auch wirklich denn so bei denen sind und so, oh, die kann ja nichts falsch machen, sie ist ja eine Frau. Das sind die wahren Sexisten, Alter. Ja. Die denken, dass eine Frau nie was Böses machen könnte und deswegen man ihr mehr. Das war das Lustige, ich hatte in der Diskussion mal mit einem Anti-Gamer-Geld, der noch ziemlich moderat war, deswegen, der hat mich ja nicht sofort geblockt und alles. Der hat zu mir zugegeben, dass er nur auf mich gehört hat bei den ganzen Leuten, die ihn angeschrieben haben, weil ich auf meinem Profil stehen hatte, dass ich schwul bin. Hä? Ohne Scheiß. Und dann habe ich ihn erstmal klar gemacht, da hat er aber seine Schnauze gehalten danach, dass das mit Homophobste war, was mir alle geschrieben haben. Also, dass mir Leute schon geschrieben haben, weißt du, ich soll als Schwuchtel verrecken und so. Aber das für meiner Meinung nach mit das Homophobste war. Weil er ganz ehrlich meint, so, weißt du, nur weil ich schwul bin, ist meine Meinung irgendwie mehr wert oder so. Das ja, empfinde ich. Experiences und so, weißt du? Das ist Unsinn. Oh, das ist so, ja, Identity Politics, sage ich mal. Ja, natürlich. Obwohl ich auch schwul bin, kann ich auch dir ein vom Larry erzählen und ein Idiot sein und Scheiße labern. Das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt Mann einen Arsch fick oder nicht. Aber das ist halt eben das Mindset von den Leuten, da kann man nicht viel dran drehen. Ich hatte auch so eine Diskussion die Woche bei diesem No-Hate-Speech-Ding, ja. Und da hieß es dann auch irgendwie, keine Ahnung, ah ja, hier, patriarchale Strukturen, ich merke es wieder bei dir und so diese typischen Vorwürfe und ich dachte, die kennen mich doch gar nicht und ich war voll lieb, ey, ohne Witz, ja, ich war voll nett, weil ich genau gemerkt habe, das ist irgend so eine 14-jährige Tussi, ja, und keine Ahnung, die kennt noch nichts und so weiter und so fort, ich war voll hier, Sandhandschuhe und sowas und trotzdem, ich habe den ganzen Schweineeimer abgekriegt vom Feminismus voll kurz und über andere ausschüttet, weißt du? Ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr. Da fragen sich ja Leute bei mir dann sich auch immer, wenn sie mein Grind betrachten, das ist ja wirklich nur noch beleidigen und dies und das und jenes. Es ist aber, ist vorbei. Mit diesen Leuten kannst du nicht reden. Ja, es ist so. Weißt, und es deswegen mache ich die nur noch lächerlich. Ja, deswegen versuche ich nur noch meinen Spaß aus denen rauszukriegen, indem ich sie trigger und ein bisschen Ruse rauskriege. Ja, ich bin mittlerweile echt im Dilemma so, weil ich natürlich denke ich immer, man muss ja eigentlich so offen für alle sein und wenn man Wenn man was raustweetet und so, dann sollte das auch offen, immer offen zur Diskussion sein. Ja, aber manchmal, wenn ich dann schon wieder merke, dass dann progressive Heini um die Ecke kommt, dann habe ich schon überhaupt gar keinen Bock auf diese Diskussion, weil ich eh schon weiß, was der sagen wird. Ja, sobald ich halt auch nicht so, ermute ich den jetzt oder lasse ich sein und dann das Ding ist, so weißt du, die fangen manchmal ich einfach nur an, aber sobald sie das Argument verlieren, kommen sie mit Identity Politics an, um deine Meinung zu sagen. Du bist doch bestimmt ein weißer Männer, nicht männlicher heterosexueller, weißt du, da ist schon, da hat sich schon eine Hirnhälfte bei mir ausgesprochen. Geschaltet, weil das kenne ich alle schon, da muss ich nicht noch drüber nachdenken, weißt du? Da ist es Scum. Ja. Das ist Scum, genau. Ich wusste nicht mal, was das sein soll. Was soll denn das heißen? Du bist das kommt noch dazu, dass wenn die Leute mit ihren Fachchinesisch kommen, Fachchinesisch, das ist jetzt aber sehr aufwendig. Naja, auf jeden Fall mit ihren Begrifflichkeiten musst du erstmal googeln, was die meinen, als würdest du dich mit dem Russen unterhalten oder so, weißt du? Das Lustige ist aber auch bei CIS-Gam, das ist so, die benutzen das als Beleidigung, so von wegen, sollst dich dafür schämen, der Gang der Natur dich gemacht hat. Dafür sollst du dich schämen, sag mal, bist du ein bisschen behindert, Alter? Naja. Ach, da fällt mir gerade ein, da gab es ja noch diesen einen. Aber Schwule müssen sich nicht schämen, auch weil die Natur sie so gemacht hat. So, die Natur hat sie schwul gemacht, ja sicher, aber es ist eine Entscheidung. Entweder man kann was dafür, wie man geboren ist, oder man kann nichts dafür. Aber zu sagen, die eine Hälfte hier, die kann nichts dafür, und die Hälfte da, die sind scheiße. Die kann aber was dafür. Das ist wirklich total idiotisch. Markus, hattest du da über diese eine Universitätsgeschichte, nee Quatsch, nicht über die Universitätsgeschichte, über die New York-Geschichte erzählt, wo dann halt die Leute, wo die Lehrerin den jungen weißen Kindern beibringt, dass sie sich für ihre Hautfarbe schämen müssen. Ja, ich muss mir den gerade nochmal aufrufen. Ja, das ich wollte auch mal kurz anmerken, dass wir dann auch bald mal langsam runterkommen, weil wir schon wieder auf die 3-Stunden-Marke. Ist kein Bock mehr, da haut er ab. Haut ab, du Pussy. Ja, komm, müssen wir schon wieder 4 Stunden machen, wie letztes Mal. Ich habe das schon eingeblendet. Ich war ja 40 Minuten weg, also von daher. Stunde? Tja, wir waren alle hier. Ich will es mir hier auch, damit ich es auch direkt scrollen kann, da haben wir es. Ohne Witz, was ein Kind versteht es doch nicht mal mit Hautfarbe und so ein Fuck. Ja gut, du merkst doch schon den Unterschied. Also ich hatte, das ist ja dann immer meine anekdotische Geschichte, ich hatte mein bester Freund in der Grundschule, über die 2. bis 4. Klasse war schwarz, oder ist immer noch schwarz, nehme ich an. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich habe von dem nichts mehr gehört, seit wir 10 sind oder so. Aber man kann das schon, man bemerkt das schon. Und ich habe auch bemerkt, dass der anders behandelt wird von manchen Leuten. Aber wenn ich jetzt hier lese, dass eine Schule in Manhattan 6-Jährigen beibringen will, dass sie als Rassisten geboren sind und sich schuldig fühlen sollen, das weil sie halt vom weißen Privileg profitieren, ja? Das ist Kindesmissbrauch, meiner Meinung nach. Das ist meiner Meinung nach auch volle Möhre. Das ist Menschenmissachten, das ist voll Kinderleben missachten. Das ist ja, und den Eltern gefällt das gar nicht, nicht mal den New Yorker superliberalen Eltern. Sollte es auch nicht, wäre ja krass. Ja. Also die Eltern beschweren sich, dass diese Schule 430 Schüler separiert in Klassen. Ein Teil, wo die Weißen halt über Whiteness alles lernen und da dazu gebracht werden, sich für ihre Whiteness zu schämen. Und die Kids of Color sind in einem anderen Raum und kriegen erzählt, dass sie sich stolz für ihre Vergangenheit, ihre Rasse und so weiter und so fort fühlen sollen. Also was zum Teufel soll das? Ist Erbsünde jetzt... Jetzt alle bitte in Synonym... Rassismus gegen Weiße existiert nicht. Stimmt, ja, stimmt. Ich sag mal, ihr habt vielleicht recht, vielleicht hat er nicht so wirklich existiert, aber er ist am Kommen. Die Bank Street Schule hat einen dedicated Space in der Schule geschaffen, wo sie von Minderheitenlehrern unterrichtet werden und empfangen und umarmt werden und sie werden ermutigt, ihre Gefühle zu äußern. Und ihre Erfahrungen damit zu teilen, wie es ist, ein Kid of Color zu sein und so weiter und so fort. Und die weißen Kinder sind währenddessen in der Klasse und müssen lernen, wie sie ihre Aufmerksamkeit für die Vorherrschaft der Whiteness und des Privilegs herausfordern können, praktisch die diese Colorblindness, das ist ja auch was Schlechtes, wenn man sagt, alle Menschen sind gleich, egal welche Hautfarbe, dass sie also lernen, dass das nicht stimmt, dass sie normal, good und American. Weißt du, das wäre eigentlich das Beste, wenn wir alle Menschen einfach als Menschen ansehen. Ne? Das wäre so, dann wäre Rassismus besiegt. Aber ja, die aber Leute, was würden Anno und, dann wäre Rassismus ja nicht besiegt. Was würden Anno und Conan machen? Wem würde Laser Uschi was empfehlen? Was würden die ganzen Berufsbetroffenen tun? Das ist doch das Problem. Die existieren doch nur, solange diese Ungerechtigkeiten existieren. Sollen die sich löschen und dann sind alle Menschen wieder happy? Könnte du, auch sein. Ja. Du kannst doch nicht anfangen, da Kinder zu indoktrinieren. Ich meine, ich weiß, es gibt einen Grund, warum Religion möglichst einem Kind beigebracht wird und nicht einem Erwachsenen. Aber du kannst dir doch nicht diese PC-Culture linke Kacke angucken und nicht sagen, dass Teile davon einfach nichts mit Realität zu tun haben. Warum möchtest du Grundschulkindern irgendwas von Privilegien erzählen? Um sie gefügig zu machen, damit du denen diese Propaganda-Scheiße richtig reinflöten kannst. Guck mal, die Grünen bei uns wollen ja auch zum Beispiel, dass das Wahlalter runtergesetzt wird. Kommen damit zu Sprüchen wie, ja, Kinder sind ja heute schon viel früher erwachsen. Das Ding ist aber, dass so jüngere Kinder, ne, also 16-Jährige und so, die kannst du viel leichter ködern mit so grünem Politik-Scheiß, ja. Weil die wollen alle Helden sein, die wollen alle die Welt verbessern in diesem Alter. Die kennen aber die ganze Welt noch nicht, ne, und deswegen, ne. Ich meine, nichts gegen links und alles und so, aber das hier, das ist wie eine Sekte. Das ist, keine Ahnung, ganz... Ja. Ohne Witz. Naja, das Ding ist halt irgendwie, weißt du, Kinder kommen immer früher mit dem Internet in Kontakt und das Internet ist halt eben, ja, also man findet da noch ziemlich einzigartige Meinungen zu gewissen Themen, ja. Und um dem vorzubeugen, dass da halt eventuell was Unerwünschtes bei rauskommt, könnte man ja zum Beispiel an Schulen ganz früh damit anfangen, deren kleine Köpfe mit dieser Propaganda zu füllen. Weißt du, wie ich meine? Dass halt eben die Gefahr geschmälert wird, dass am Ende du da so einen kleinen Rebellen hast, der vielleicht denkt irgendwie, also all das, was mir erzählt wird, ist doch Schwachsinn. Und das stelle ich jetzt in Frage, denn sowas will man ja nicht dann. Ja? Ey, wenn man dieses Race rausnehmen würde, könntest du meinen, das ist so ein Ding für nordkoreanische Schulen. Ja. Ja, diesen Satz finde ich hier vor allen Dingen besonders spooky hier, wo sie schreiben, gently help them understand when misconceptions occur. Ja. Was auch immer diese misconceptions sind, das darfst du dann nicht. Keep talking and ask them what they think. Gently help them understand when misconceptions occur. Mama, warum also haben wenn Schwarze so wrong längere thing Schwänze? Haben, wenn sie so wrong thing auf den Punkt bringen, dann gibt es erstmal einen auf Phrasen. Also dieses Programm ist von Anshuwahi ins Leben gerufen worden, eine Langzeit-Social-Justice-Aktivistin, die den Titel Director of Diversity an der Schule hat. Einfach mal hoffen, dass es nicht mehr lange hat. Ihre Antwort auf Rassismus ist, weißen Kindern beizubringen, Rasse überall zu sehen. Das ist ein Prozess, der nennt sich White Racial Socialization. Man soll ihnen auf keinen Fall beibringen, colorblind, also farbenblind zu sein und Hautfarbe zu ignorieren, weil das ist ein Werkzeug der Weißen, Whiteness, das die Unterdrückung der People of Color nur noch verlängert. Und Wahi glaubt, sogar weiße Babys zeigen Zeichen von Rassismus. Deshalb ermutigt sie Eltern, so früh wie möglich schon im Kindergarten mit ihren Kindern über Rasse zu reden und sie allein wir müssen auch also an der Stelle muss ich kurz einhaken. Ich mache auch kurz, jetzt geht's ganz fix. Okay. Allein wenn du so die Aussage machst, weiße Babys zeigen auch schon Anzeichen von Rassismus, ist für mich so, sofort ab in eine Klapse mit dir, ganz ehrlich, dann bist du nicht mehr geistig gesund. Ja. Nein, wirklich, in die Klapse mit dir, ohne Spaß, weil die Studie, auf die sie sich bezieht, das war eine Studie, wo ein schwarzes Baby einer weißen Mutter oder einer asiatischen Mutter gegeben wird oder einer schwarzen Mutter und das schwarze Baby eine schwarze Mutter bevorzugt. Und das ist bei allen Rassen so. Weiße Babys bevorzugen weiße Menschen, asiatische, also es ist überall dasselbe, bei jeder Rasse, jedes Kind sieht das. Und wenn du daraus hinaus leitest, dass dann Weiße besonders rassistisch sind, dann bist du, weiß nicht, Vor allem hatte Rassismus nicht irgendwas mit politischer Unterdrückung so zu tun. Das ist ja zum Beispiel der Punkt, den uns SJWs immer aufdrücken, wenn sie halt dagegen argumentieren wollen, dass Rassismus gegen Weiße ja gar nicht existieren kann. Das muss ja immer so einen großen politischen Rahmen beinhalten, bis das Rassismus halt ist. Und jetzt auf einmal bei Babys ist es dann doch Rassismus oder was? Ja gut, aber ich meine, gehöre ich zu einer gleichfarbigen Mutter fühlen oder was? Ich muss jetzt nicht nochmal betonen, dass diese Leute überhaupt kein Verständnis von Biologie haben, beziehungsweise Evolution. Ja? Die glauben ja alles wie rein soziales Konstrukt. Also wie willst du mit denen über sowas diskutieren? Das Problem, was ich mit diesen Leuten habe, ist, dass die andauernd mit Argumenten hin und her springen, immer, dass es ihnen möglichst am besten passt, um, sag ich mal, ihr Argument zu stützen. Ich habe mal so dieses Argument gehört, warum diese Colorblindness nicht gut ist. Und dann wurde mir erklärt, ja, wenn du denkst, das ist jetzt toll, dass du sozusagen jemanden die Hautfarbe oder was weiß ich da auch immer so ausblendest, aber damit blendest du dann tatsächlich einen Rassismus aus. Also wenn ich jetzt einen Schwarzen sehe und so, hey, du bist ein Mensch, dann beraubst du ihn seiner kulturellen Identität. Ja, und er wird unterdrückt und du machst dann ja nichts als Person, weil du hast ja dieses Rassending ausgeblendet und dadurch ignorierst du alles Schlimme, was tagtäglich im Rassismus passiert. Und ich denke mir, sag mal, wie dumm bist du denn eigentlich? Als ob man das dann so automatisch ausblendet. So, hey, okay, du bist ein Mensch, also ist es mir egal, wenn die Nazis dich jetzt hier gleich verprügeln und das irgendwas mit deiner Hautfarbe ist. Also wie blöd, ich check das nicht, wie dumm die Leute manchmal sind. Und vor allem ist es total geil, wie gerade so diese SJWs manchmal schon im Voraus wissen, was du denkst. Weißt du, wie ich meine? Gerade mit diesem Colorblindness und so ein Fuck. Ja, dass die Gedanken lesen und deine Motivation bereits erraten haben. Also, das weißt Minority du, Report, wa? Das ja. ist so, wie die ja auch deinen Bildungsgrad anhand von zwei Tweets feststellen können. Du glaubst wohl nicht rassistisch zu sein, aber in Wirklichkeit bist du schon rassistisch. Weißt du auch immer, wenn du dich am unbeeinflussbarsten fühlst, beeinflusst dich etwas am meisten. Anita Sarkeesian, Punkt 2, Absatz 4, Vers 3. Ja, genau. Es ist halt mit freundlichen Grüßen ihre feministische Inquisition. Ja, also es ist diese Ursünde, die du hast, wenn du deren Passwörter nicht verwendest. Weil du bist nur dann nicht rassistisch, wenn du die Passwörter kennst. Punkt. Ja, aber auch halt jetzt mit Ursünde ist ein gutes Sprichwort. Ne? Also das ist halt hier wirklich auch so eine Art genetische Erbsünde konstruiert wird. Ne? Früher waren wir ja alle schuld, dass Jesus irgendwie da sich hat irgendwo dran nageln lassen. Und dass die Tante da damals in den Apfel gebissen hat, ne? An dem waren wir früher alle schuld und heute sind wir halt alle schuld an der Sklaverei, am Kolonialismus und was nicht noch alles an Scheiße. Wie immer ignoriert wird, dass es Schwarze waren, die schwarzen Sklaven an Weiße verkauft haben. Oder Araber zum Teil auch. Das ist aber alles, oder dass Europa die Sklaverei schon lange abgeschafft hatte. Vor allem, es waren die Weißen, Weiße unter Leibeigenschaft gelitten haben, genauso lange wie Schwarze in Amerika. Vor allem, was immer gerne ist, dass halt eine Weiße die Sklaverei in den Westen beendet haben. Das wird auch immer gerne ignoriert. Ja, aber wir wollen, ich würde gerne noch ein bisschen was vorlesen, weil der ist echt unglaublich, der Artikel. Also, wir waren bei den Kindergartenkindern, die man hypersensibel für rassische Unterschiede machen muss und denen man beibringen muss, ihre eigene Whiteness zu untersuchen. Ja. Also wir reden von Kindergartenkindern. Ja. Die sollen über ihre Privilegien nachdenken. Unglaublich. Sie verteidigt es, Minderheitenkinder nach Rasse zu trennen, weil die einen Safe Place brauchen, wo sie ihre Ouch-Moments teilen können. Und vor allem auch die subtilen, aber ganz schlimmen weißen Kommentare, die man als Mikroaggressionen kennt. Also du kriegst, das ist völlig irre, du hast dann eine Gruppe, die kriegt gesagt, du bist an allem schuld und die anderen kriegen gesagt, oh Gott, die anderen hassen dich so sehr, wir müssen dich von denen trennen und erzähl uns mal, was haben die wieder Böses gesagt? Ja, was ein Irrsinn. Ja, am besten führen wir gleich wieder Rassentrennung ein, also ich sehe keinen Weg mehr, wie man sonst retten kann. Ja. Ja? Dazu passt auch die Schlagzeile, die ich noch gelesen habe von dem Neunjährigen, das hat die Ash Show, hat da einen Artikel drüber geschrieben, da gab es irgendwie in der Schule in Amerika Brownies Und ein kleiner Junge hat halt über diese Brownies geredet und dann wurde die Polizei gerufen, weil es da eine Anweisung in dem County gibt, dass alle verdächtigen, rassismusverdächtigen Äußerungen der Polizei gemeldet werden müssen. Und dann haben die, ist die Polizei gekommen und hat den kleinen Neunjährigen befragt, irgendwie, was er über Brownies gesagt hat. Also wenn es keine Brownies gegeben hätte oder so, dann würde ich das noch verstehen. Aber wenn es an dem gleichen Tag in der Schulkantine als Nachtisch Brownies gab, dann gehe ich bei einem Kind schon mal gar nicht von Rassismus aus. Und selbst wenn, ja, muss man dann nicht die Polizei rufen, meiner Meinung nach. Wie wurde da Rassismus definiert wegen der Bezeichnung Brownies? Ja. Weil es Brownies gibt, weil das braunes Gebäck ist. Und dann hat er vielleicht Brownies gerufen und irgendein Social Justice, der kam, ist gerade aus New York transferiert worden, hatte da letzte Woche noch dieses Programm, wo ihm gesagt wurde, wenn jemand irgendwie von Brownies spricht, ja, dann ist das eine Mikroaggression, dann ist der ausgerastet wahrscheinlich. Ja, man redet ja auch immer von Hamburgern, wenn man über Hamburger redet und ja, von ja. Über Berliner und ja, geht halt ewig so weiter. Ne? Mein Bruder wohnt in Frankfurt, was glaubst du, was der sich anhören darf? Hey, Gott sei Dank haben wir die Niederküste mittlerweile umbenannt. Aber die Zigeunersoße gibt es immer noch. Gott. Ja. Also, man muss also diesen Kindern einen Raum geben, wo sie über ihre gemeinsamen Erfahrungen reden können, sagt sie in einem Handout für Eltern, weil auch in unserer Gesellschaft People of Color unfair behandelt werden. In letzter Zeit wurden farbige Kinder in unserer Grundschule wurden von Leuten gesagt, von Mitschülern gesagt, dass ihre Haut aus die Farbe von Scheiße hat. Also weil da einmal irgendjemand Kacke geredet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, müssen wir sofort irgendwie die Kinder voneinander trennen. So Kinder sagen dummen Shit, Alter. Ja, natürlich. Vor allem, was das Ding am Ende des Tages ist, ist, dass diese Idiotin Rassismus nur noch fördert. Ja. Weil diese weißen Kinder denn in ihrem Unterbewusstsein durch diese Kindheitserfahrung im Kopf haben, guck mal, die Schwarzen werden bevorzugt behandelt. Und ich werde hier, das hast du auch in jeder normalen Familie, wenn ein Kind, sag ich mal, bevorzugt behandelt wird und das andere nicht so. Das Kind, was eher in Vergessenheit gerät, das wird das Schlägerkind. Ja. Und genauso passiert denn in so einem System, sag ich mal, wenn du da die Schwarzen da total so, das sind die Guten, das sind die Besten, die werden immer sehr toll und bevorzugt behandelt und die Weißen, denen wird andauernd gesagt, was für schlechte Scheißgehören das sozusagen sind, sag ich mal, ne? In Zukunft, Alter, die Kinder, die da unter der waren, ne? Ich dachte, in Zukunft, ey, das werden mal Rassisten. Und für die Schwarzen ist es auch nicht gut, wenn du in der Schule stark bevorteilt wirst, und du dann aber später aus der Schule rauskommst, irgendwie das an der Uni nicht richtig packst, weil du halt die Quoten hast, dass du es einfacher hast, in der Uni zu kommen und dann irgendwie in der Gesellschaft doch nicht irgendwie viel machen kannst, tust und aber in der Schule bevorzugt wirst, das ist auch nicht gut für dich selber, also für dein eigenes Ego. Also es ruiniert sozusagen den Zusammenhalt der Gesellschaft einfach. Also es ist schlecht für die Weißen, es ist schlecht für die Schwarzen. Es ist einfach nur eine pseudowissenschaftliche Gedankenwäscherei, wo, keine Ahnung, Diversity Manager sich an Kindern austoben. Wo, glaube ich, dir aber auch jeder normale, nicht geisteskranke Psychologe sagen würde, du machst die Kinder kaputt für ihr Leben lang. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ja, da weißt du, und jetzt kann mir dann einer kommen, ach, du sagst so bestimmt nur Scheiße, denn du hast nur einen Realschulabschluss. Ja, muss dir schon zu denken geben, wenn ich als Realschulabschlusspisser dich, Hurensohn, der studiert hat, tot argumentiere. Du nichts mehr hast. Auf dem Arsch. Dann kommt noch ein Absatz über ihre Motive, das ist das übliche weiße Privilegien und so. Und dann kommt der saftige Teil des Artikels für mich. Also als letztes waren die Eltern ziemlich angepisst, als sie einen Dokumentarfilm über die Black Panthers gezeigt hat an der Schule. Und zwar einen Film, der den Gründer und Polizistenmörder Huey Newton als Märtyrer darstellt. Das ist wie als hättest du ISIS-Propaganda, nur viel Spaß. Naja, ja. Es geht in die Richtung. Es ist natürlich nicht vergleichbar, aber es geht in die Richtung. Das ist, was ich damit sagen will. Ja, und kurz danach hat sie dann, 2013 hat sie dann einen Tweet rausgeschickt, wo die Eltern sich auch aufgeregt haben, eine Message, die Ja, man sollte doch wegen dem Boston-Marathon-Attentat vorsichtig sein und sollte sich Gedanken machen über Stereotype und gefährliche Ideen im Zusammenhang mit Arabern und Muslimen. Und da unter der Nachricht war ein Link zu einem Artikel, der heißt: Lasst uns hoffen, dass der Boston-Marathon-Bomber ein weißer Amerikaner ist. Der Artikel gab es wirklich, also das habe ich auch mitbekommen, als das passiert ist. Ja, aber so jemand führt eine Schule für 430 Kinder? Jemand, der sagt, ich hoffe, dass der Boston Marathon, der das unterschreibt sozusagen, der Kindern Filme über Polizistenmörder zeigt, in denen die verherrlicht werden. Wie kann denn so jemand noch einen Job haben? Das frage ich. Ja, das ist krank. Da müssen eigentlich die Eltern, sag ich mal, auch nicht nur, dann sag ich mal, empört sein, sondern auch mal gerichtlich gegen vorgehen, aber naja, das was bringt. Ja, das ist eine Privatschule, da werden die dir einfach sagen, gut, dann nehmen sie ihr Kind raus. Gut, ja. Hatten wir nicht auch mal in Deutschland eine anthroposophische Schule, die was irgendwie von der Herrenrasse, die in Thule lebt und der Hohlwelttheorie irgendwie im Unterricht den Kindern erzählt hat? Ja. Also 2004 oder 2005 gab es irgendwo einen Skandal, ich weiß es nicht mehr genau, aber gab es einen Skandal, dass ein Lehrer an einer anthroposophischen Schule den Schülern halt erzählt hat, dass am Nordpol irgendwie der Eingang in die hohle Erde ist und dass dort unten die Herrenmenschen von Thule leben, die 2,5 Meter groß sind und so eine Kacke. Die haben sehr wohl von Aldebaran aus die das Gehirn mit Skalarwellen gegrillt, oder? Ja. Zu viel zu früh Grill gefrühstückt oder was? Das stehende Welle. Ja. Ja, aber ich meine nur, also so ganz harter Kram, das kommt hin und wieder mal vor, dass so irgendwie so Lehrer so halt, keine Ahnung, es hat einen Grund, warum 75% der Lehrer bis in Rente gehen, psychologische Behandlung in Anspruch nehmen. Also. Aber heute möchte ich auch kein Lehrer mehr sein, alte Schule. Hey, bei den respektlosen Scheißkindern auf keinen Fall. Nee. Nicht. Und vor allem, das wird ja nicht besser jetzt. Nee, es wird ja immer schlimmer. Guck mal, ich bin noch nicht mal so lange aus der Schule raus, sage ich mal. Ich bin jetzt 24, aber sage ich mal, selbst bei mir war es noch so, wie ich dann, sage ich mal, in der 6. Klasse oder so war, ne? Selbst wenn da Kinder waren, die nur eine Klassenstufe höher waren, ne? Hast dein Maul gehalten. So, weißt du, da war der Respekt da. Heutzutage, weißt du, gehst du als Erwachsener, sag ich mal, durch die Gegend und so Kinder aus der 6., 5. Klasse oder so, weißt du, die verhalten sich zu dir gegenüber richtig respektlos, weißt du? Da musst du mal ein paar Schellen verteilen. Was ist los mit dir? Naja, da kommen ja gleich mit den Eltern und so, weißt du, dann ist man ja der böse Buhmann. Ach, zu Bud Spencer gibt es ja auch noch einen schönen Nachtrag, haben sie sich auch die Woche... Ja, die Linksspaß aufgeregelt. Die Luxemburg-Stiftung und irgendwelche anderen Idioten, weil halt Carlo Pedersoli oder Bud Spencer mal für die Forza Italia kandidiert hat auf Kommunalebene. Ja. Also das ist ja auch, ich denke mal, die AfD ist da ein ganz guter Vergleich. Ja, jetzt ist er tot, jetzt können wir Scheiß über ihn labern. Ja, so, aber dieses, lasst uns nicht vergessen, dass das ein Rechter war. Also, scheiße, ja, vielleicht hat jeder Mensch seine eigene Berechtigung seinem Gewissen gegenüber nur irgendwie, ich finde das so lächerlich. Weißt du, das ist dann auch so ein Ding, weißt du, wenn die Leute kommen, gewesen. Ja, das ist so, wie dann die Leute so kommen, oh, er war Rechter, dann denke ich mir, und? Juckt, Alter, ich finde den geil wegen seinem Film, nicht wegen seiner politischen Meinung, du Affe. Ja, also dieses Nicht-Trennen-Können von Künstler und Kunstwerk ist ja sowieso so ein Problem bei den ganzen New-Games-Journalisten und New-Kultur-Journalisten im Ganzen. Ja, da wird halt einmal das Lebenswerk komplett mit Tinte beschmiert, sag ich mal in dem Fall, weil er irgendwann mal in einer nationalistischen Partei war. Gesagt, sollen die halt rumheulen, Alter. Kurz nach Bud Spencers Tod war wieder die Filme auf dem Top-Sellern da überall, weißt du, ich meine... Jetzt gibt es erstmal eine Schelle von ihm wahrscheinlich. Wenn die irgendwann sterben, steht er schon am Tor. Und gibt es erstmal richtig Nacken. Und dann gibt es erstmal rechts. Links, ein rechts und ein Fall. Genau. Kopflos. Ja. Links und dann die Faust direkt oben auf dem Kopf. Ja. Was fällt dir denn eigentlich ein? Hier kriegst du einmal links, dann rechts. Oh, was haben wir denn da oben? Ja, auch aus der Welt des Films. Michael Cimino ist wohl gestorben vor ein paar Stunden. Weiß nicht, ob jemand Deer Hunter gesehen hat. Finde ich einen der krassesten Filme. Ja, überhaupt, die durch die Hölle gehen, heißt er auf Deutsch. Der kommt garantiert jetzt auch wieder im Spätprogramm die Tage. Überall auf Arte lief er gerade erst. Ist mit Christopher Walken, Robert De Niro über so Jungs, die nach Vietnam müssen, aus ihrer scheiß New Jersey Dings, wo es nur zum Jagen irgendwie in die Wildnis geht und sonst nur Dreck und American White Trash mäßig, und dann gehen sie nach Vietnam und Wharton kommt halt gar nicht damit zurecht. Das ist ein richtig intensiver, richtig guter Film. Der läuft garantiert die nächsten Tage wieder. Kann ich nur empfehlen. Meisterwerk. 5 Oscars, glaube ich. Ich wollte nur sagen, dass ich mich mal ausklinken werde, gell? Ja, wir sollten auch langsam mal drüber nachdenken, uns alle auszuklinken. Ja, wir ramblen ja auch schon, sag ich mal. Ich denke mal, es wäre auch ein guter Punkt, dann sage ich mal, aufzuhören noch mit so einer Film-Empfehlung. Ja. Und ich will es ja nicht vornehmen. Hat noch irgendeiner was zu sagen, bevor ich hier Tschüss sage? Nein, nix, komm, hau ab. Chris, vielleicht noch irgendwas? Nö. Nö, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, dass die Deer Hunter-Leute nicht aus New Jersey, sondern aus Pittsburgh waren. Aus Pittsburgh, ich habe einfach nach einem Bild gesucht, so runtergekommen, industriell, nix. Ja. Und? Aber. Da war nämlich auch dieser schöne Spruch drin, wo sie sich da irgendwie über die Philadelphia Eagles unterhalten. Den hätte ich dann gar nicht mitgeschnitten, wahrscheinlich. Aber so ein geiler Film. Dass die so schlecht sind. Also dann, ciao, ciao und danke nochmal, gell? Ja, bitte. Immer wieder gerne. Wiedersehen. Du rein. Und dann sage ich auch mal zu unseren allgemeinen Zuschauern, ich denke mal, wir sind für diese Woche raus. 3 Stunden sind gut. Wir haben mal wenigstens 1 Stunde runtergekriegt. Mal gucken, ob wir es irgendwann auch mal wieder auf unsere Standard 2 Stunden kommen. Aber ihr bleibt ja meist noch mit hier. Von daher. Es passiert doch so viel. Ja, die Woche war viel los. Also. Ja. Okay, macht's gut. Macht's gut, bis dann. Hate Speech.